Okay, komm, Steffen, los, ab, wir müssen. Wohin? Wir müssen jetzt schnell ab in den Aufzug, komm. 13. Etage wieder? Ja, oder? Ja, bist du bereit? Ja, so bereit war ich noch nie. Ja, dann geht's los. Sie haben Etage 13 erreicht. Etage 13, der Podcast rund um Filme, Games, Serien und vielem mehr. Ihre Gastgeber sind Steffen Liebschner von den Comic-Cookies und Bastian Richelzagen von Der Komiker. Herzlich willkommen auf Etage 13. Ja, hallo und herzlich willkommen zur Etage 13 und wir haben heute eine Premierenfolge in diesem Jahr, die sich in dieser Konstellation nie wieder ergeben wird, jedenfalls nicht mehr in unsere Leben, Steffen, denn wir sind heute in der Episode 17 in 2017, also ja. Das ist der Coscast 17 und da wir uns beide auf dem Niveau von 17-Jährigen unterhalten, sind wir 17. Tadam! Was hast du dir doch gerade ausgedacht? Das... Diesen schlechten einstudierten Gag, den präsentiert von Netflix. Der Name des Herrn, der so viel Scheiße erzählt schon früh am Morgen, ist Basti. Und der andere Herr, der ihn direkt korrigierend eingreift, als wäre der Schiri in dieser Sache, das ist der liebe Steffen. Genau. Hallo. Willkommen. Ja, bei schon lange nicht mehr gehört. Bunten Potpourri, ja, lange nicht mehr gehört, richtig. Ja, der Etage 13, die sich alles außer Comics mit Serien, Games und sonstigen Fabrikationsmodulen auf der konsumseitigen Seite interessiert. Mhm. Steffen, es ist ja jetzt schon ein bisschen her. Ich glaube, wir haben so ein bisschen Abstand gelassen, weil unsere letzte Folge war so homoerotisch aufgeladen, weihnachtlich. Ja, wenn die Leute wollen gar nicht wissen, was alles passiert sehen, ist. Dann, Wir mussten ein bisschen Abstand finden, weil wir mussten unsere Gefühle neu ordnen. Wir mussten das auf ein professionelles Level bringen. Genau. Diese ganzen per Post geschickten Liebesbriefe von mir an Steffen und auch vice versa. Ich alle verbrannt. Meine Freundin hat sehr komisch geguckt. Ja. So. Und wenn wir beide uns Dickpics hin und dann ineinander her schicken, dann ist das auch was ganz anderes gemeint, als was die Leute jetzt gerade denken. Ach so. Ja. Das stimmt, unsere ja. Dickpic-Freundschaft. Ich habe auch über die Feiertage ein bisschen zugenommen. Naja, gut. Steffen. Was haben wir denn so an Themen her? Wir haben ein großes Potpourri an Themen. Ich will die Leute gar nicht so sehr herausfordern, okay. Aber ich glaube, heute wird zum Beispiel der Moment kommen, in dem ich erzähle, wo ich seit langem mal wieder in einem öffentlichen Raum heulen musste. Ist schon was her, aber das wird heute dran kommen. Dann, Steffen, hast du gerade eine Sondersituation bei dir, denn? Ja, ich habe eine Woche Urlaub. Richtig. Und bist doch nicht ganz sicher, was du machen sollst. Wir als Beratungsunternehmen, Etage 13, helfen Ihnen natürlich gerne aus. Oh, eine Katze da draußen. Hallo, es ist so schönes Wetter. Man sollte sich einfach mit dem Setting, was wir haben, einfach draußen hinsetzen. Theoretisch wäre das machbar, nicht, ne? Aber gut. Bei dir schon? Könntest du rausgehen? Du kennst ja mein Aufnahmeequipment, also wir könnten theoretisch auch rausgehen, ja. Na, du schon. Ich müsste mich mit dem verlängerten Mikrofonseil einfach durchs Fenster begeben, weil ich ja im Erdgeschoss sitze und dann einfach vors Fenster setzen. Ja, wir können ja mal gucken, dass wir das dieses Jahr nochmal schaffen, dass wir uns nochmal irgendwie zusammentreffen und ob das nun bei dir ist oder bei mir und dann nochmal so eine Live-Situation. Das hat dir schon, Weihnachten hat dir schon gut gefallen. Mhm. Ne? Ich sag nur Dickpics. Das war sehr schön. Auf jeden Fall haben wir... kann ich dir auch sagen, es kann vielleicht sogar sein, dass es irgendwann realistisch wird, dass ich nochmal nach Frankfurt komme, auf jeden Fall, weil ich da jetzt noch jemand von meinen frühen Arbeitskollegen da sitzen habe, den ich auch besuchen wollte. Ja. Und da können wir auch direkt mal wieder eine Etage aufnehmen. Das soll die Leute ja jetzt hier auch, das ist ja Konzeptgespräche, so, die wir vorführen. Genau. Wir haben ja stundenlange Vorgespräche, bevor wir anfangen. Wir haben uns ja darüber überlegt, was wir alles noch so drankommen. Und ich glaube, es werden noch neue Serien angesprochen. Vor allem natürlich Netflix ist da, also wir kommen einfach unserem Großsponsor, der sich immer noch nicht Bescheid weiß, dass wir ihn sozusagen als Sponsor benutzen. Ja. Wir werden also nicht dafür bezahlt, immer mal wieder Netflix zu sagen. Netflix. Er hat aber auch irgendwie die geilsten Serien im Moment. Das ist halt ja, das ist furchtbar, oder? nach wie vor so rum. Oh genau, und ich habe bei mir auf dem Set, was ich da auf jeden Fall zeigen wollte, ein schönes, nostalgisches Final Fantasy, jetzt habe ich das Spiel schon genannt, ich habe ein schönes, nostalgisches Rollenspiel. Basti, hast du vielleicht Final Fantasy gespielt? Wenn du bist ja auf Zack. Ja. Kommen wir nachher nochmal drauf. Okay. Kommen wir nachher nochmal drauf. Also, das wird heute so alles ein bisschen passieren. Der Steffen hat auch noch ein paar Sachen im Angebot. Wenn du noch was teasen willst, hast du jetzt noch kurz die Möglichkeit. Lass mal überraschen. Lass mal überraschen. Dann kommen wir jetzt eigentlich mit der wichtigen Frage. Was war denn eigentlich so in den letzten Monaten, Steffen? Was geht in einem Steffen Liebschner vor, der so lange Zeit keine Etage 13 mehr hatte? Wie habe ich mir das vorzustellen? Also irgendwie war halt erstmal Weihnachten. Weihnachten war viel zu kurz. Weihnachten, der Wechsel ins neue Jahr, das war alles irgendwie holter die Polter. Dann ging es auch direkt mit Arbeit weiter. Da ist jetzt auch nicht sehr viel passiert, außer die ein oder andere Comic-Cookies-Episode noch. Ja. Und ich glaube aber auch nur eine oder zwei. Dafür hat der Herr aber auch Zeit, weißt du? Dafür hat er Zeit. Ja, Entschuldigung. Und dann war ich, als du plötzlich dann wieder Zeit hattest. Ja, das stimmt. Ich hatte auch ziemlich viel zu um die Ohren, das stimmt. Da kommen wir ja gleich zu. War ich dann irgendwie total außer Gefecht gesetzt. Und deswegen hat sich das jetzt alles nochmal ein bisschen verzögert. Und jetzt sind wir wieder da. Aber Krankheit ist halt in diesem Zeitraum jetzt leider noch so gewesen und jetzt im Moment befinden wir uns ja am Frühlingsanfang, also von daher, ja, denke ich mal, dass das alles etwas besser wird. Ah, da kommen die Frühlingsgefühle hoch, die verdrängen dann auch einfach mal die Krankheitsgefühle. Ich schicke dir hier ein Softbalsam-Taschentuch durch die Webcam, damit du dich jetzt auch schön schneuzen kannst. Und zwar, was war bei mir so los? Stefan hat recht gehabt, es gab viel. Bei mir ist es größtenteils in den letzten Wochen arbeitstechnisch bedingt gewesen. Da ist gerade ein Elefant durchgelaufen mit dem Zirkus. Hallo! Okay, alles klar, schade. Ich habe gedacht, man hat diesen netten Schnäuzer gehört. Steffen ist einfach der Meister des Runterpegelns. Aber ich nicht, deswegen schnäuze ich mich mal kurz und habe die wenigsten Schnäuzgeräusche. Jetzt bin ich nämlich auch wieder da. Für alle zu hören, ja, also... Stimmt, ich schneuze, das hörst du ja natürlich noch, aber der Hörer hört dann natürlich nicht. Der Schneuz-Podcast. Ja, du weißt, ich bin noch nicht so lange in diesem Audio-Business, das ist total komplex, für mich ist alles total new, ich bin ja auch wirklich eher so ein Anfänger. Das ist ja dann auch, sagen wir mal, sogenanntes atmosphärisches Podcasting, wenn da so ein kleiner Elefant durchs Dorf Das finde ich einen super schönen Begriff, atmosphärisches Podcast. Das nächste machen wir also zusammen auf der Toilette, wenn wir beide müssen. Das wird sehr atmosphärisch. Oh, das wird heftig. Dazu noch ein paar Dickpics und es läuft. Basti, was gibt's denn Neues bei dir? Oh, ich spüre die Atmosphäre, Steffen. Ich höre sie förmlich und ich kann sie fast riechen. Bei mir war es wirklich fast arbeitstechnisch bedingt, dass wir in den letzten Wochen wieder viel zu tun hatten. Draußen halt hört die, ihr wisst ja, ich arbeite für so eine gemeinnützige Organisation, die Welt hört sich nicht auf zu drehen. Im Moment ist es so, dass in Afrika die Leute hungern. Ich sag mal so, das ist jetzt auch nichts Neues, aber es ist wieder akut geworden. Ich will jetzt aber auch keinen Downer machen. Das ist halt in letzter Zeit viel gewesen, deswegen war ich vollkommen von der Bildfläche verschwunden. Also das hatte ich wirklich noch gar nicht, so den Stresslevel, dass ich wirklich nach Hause gekommen bin, instant schlafen, sofort wieder aufstehen, weiterarbeiten. Da hat man sich schon ein bisschen gefühlt wie so ein Hamster im Laufrad. Und deswegen bin ich froh, mal wieder was anderes reden zu können. Ich habe es trotzdem geschafft, nach der Weihnachtszeit zwischendurch ein paar Serien, ein paar Filme, ein paar Spiele reinzuquetschen, weil das ist ja auch Arbeit. Also die Leute denken ja immer, wir sitzen hier und gucken so ein bisschen, lesen ein bisschen was. Nee, das ist harte Arbeit. Gestern habe ich mich noch hier hingesetzt und habe mir noch, ich war kurz vorm Einschlafen noch, Merida durchgezogen. Das war jetzt nicht für diesen Podcast, aber ich habe mir Merida wirklich noch so im Halbschlaf gedacht, du musst doch was mitnehmen, sonst kannst du nichts darüber sagen. Ja. Ja. Merida hat dir geguckt. Naja gut, zum Beispiel ähnlichen kommen wir nachher. So. Hast du den gesehen, Merida? Fandst du gut? Fand ich gut, ja. Ich fand den auch gut. Ich habe immer so komische Sachen gehört, dass der nicht so gut sein soll, aber ich fand den gar nicht so schlecht. Das ist, schöne Story. Komm mal gleich nochmal hin, weil das ist bei dem anderen Film ähnlich, den ich dann noch besprechen möchte. Sehr gut. Ja. Ich komm dann also am besten direkt mal direkt auf den Moment, den ich vorhin mal angeteasert habe, damit die Leute auch direkt jetzt abgeholt werden können. Ich habe ja vorhin mal erzählt, die Leute direkt am Anfang, genau. Wenn sie alle ins Auto kommen. Im öffentlichen Raum habe ich wirklich seit langer Zeit mal wieder geheult. Etwas, was man natürlich als Mann nicht tun sollte. Man geht ja vor die Haustür und sagt, hey Leute, guck hier meinen Bizeps. Ach, also bei mir so, guck mal hier, mein Schwabbel. Und bin im Endeffekt auf einem Konzert gewesen und das hat sich ja schon lange angebahnt. Mhm. Ich war auf einem Red Hot Chili Peppers Konzert, einer meiner Lieblingsband und auch einer meiner Lebensträume. Ich darf es wirklich mal direkt Lebensträume nennen, das ist, finde ich, immer so ein hochgegriffenes Wort, wenn Leute das so sagen. Mhm. Aber ich war zusammen mit meiner Freundin dort und ich habe im letzten Jahr für November, und zwar für den 14. November waren die in Köln in der Lanxess Arena, habe ich mir Karten besorgt, da wusste ich es ausnahmsweise mal. Es gab mal die Geschichte, die tolle, dass ich gedacht habe, die Red Hot Chili Peppers kommen nach Bonn. Jetzt muss man wissen, wer im Rheinland ist. Bonn war zwar mal ehemalige Hauptstadt, aber seitdem es nicht mehr Hauptstadt ist, haben sie nur noch Beethoven. Mhm. Und dass die Red Hot Chili Peppers jetzt wegen Beethoven nach Bonn kommen, eher unrealistisch. Mhm. Und es gab mal so ein tolles Plakat, da stand drauf, Red Hot Chili Peppers, bald bei euch in Bonn. Und ich so, aber wo sollen die denn spielen? Die haben doch nur so kleine Räume in Bonn. Mhm. Wollen die ehemaligen Bundestagsgebäude irgendwie besetzen, damit sie mal genug Platz haben? Ja. Und ich war dann schon so gehypt damals vor ein paar Jahren, dass ich gedacht habe, boah, geil, die kommen rein, ich muss mir unbedingt Tickets besorgen. Und dann ist mir der Fauxpas eingefallen, ich gehe auf die Seite und sehe so beim Bestellen, das sind die Red Hot Chili Peppers. Das ist eine Dudelsack-spielende Combo-Band der Red Hot Chili Peppers, eine Coverband. Und habe gedacht, warum Schicksal, warum? Aber dann war es eines Besseren. Eines Tages habe ich ich habe in dem Fall Eventim benutzt, aber es gibt noch andere Ticketverscherbler. Wobei es war noch nicht mal Eventim. Ich glaube, es war noch ein Spitze krasser, weil es nicht mehr viele Karten gab, war ich auf irgendeiner Seite, wo es, glaube ich, für horrende Preise noch Karten zu holen kommt. Und diesmal habe ich sogar Stehraum. Ich habe ja sonst gerne, bin ich ja eigentlich wirklich ein fauler Sack und sitze dann einfach, weil man sich sagt, ja, reicht ja, wenn ich sitze und höre die Musik und kann vielleicht zwischendurch mal aufstehen. Wo meine Freundin immer sagt, was lohnt sich denn, auf ein Konzert zu gehen, wenn du sitzt? In dem Fall habe ich wirklich Stehplatzkarten in den Raum geholt. Mhm. Und wer das weiß, das sind teure Karten. Und Steffen, kleines Quiz, was glaubst du, wie viel ich für zwei Karten relativ kurz vor Konzertbeginn für Stehplatz Innenraum bezahlt habe, insgesamt für zwei Personen? Was glaubst du? Puh, für zwei Personen, Red Hot Chili Peppers, dürften so knapp an die 200 Euro gewesen sein. Höher. Ja? Höher? Ja. Ach, höher. Höher? Höher, 250. Höher. 300. Höher. Bitte? Ich weiß, ich heirate bald. Diesen Podcast darf meine Freundin nicht hören, sonst bin ich tot. Das ist schwierig. Willst du noch einmal raten, was glaubst du? Nee, ich geb's auf jetzt. Okay, der insgesamte Preis für zwei Personen lag bei 465,39 € ungefähr. Mehr hat. Hammerhart. Aber jetzt nochmal dazu, ich hab's ja am Anfang gesagt, es war wirklich und es ist ein Lebenstraum von mir gewesen, diese Band einmal spielen zu sehen. Das ist wahrscheinlich so, wenn du nie die Ärzte gesehen hättest und dann auf einmal das erste Ärztekonzert besucht hast, war wahrscheinlich für dich auch so ein Ding, was du wahrscheinlich irgendwo gespeichert hast. Gehe ich davon aus, weil die Ärzte deine Lieblingsband ist. Das weiß ich durch umfangreiche Recherche bei dem Podcast Etage 13. Der Graf, sage ich nur. Mhm. Und wir waren in der Lanxess Arena im November. Es war draußen schon relativ kalt. Und das Schöne ist, auch die Lanxess Arena ist jetzt nicht dafür bekannt, es gut hinzubekommen, Besucherströme zu leiten. Ja. Und wir standen irgendwo an einer langen Schlange an deren Anfang wir irgendwann ankommen, wo drin steht, hier nur Sitzplätze, äußere. Und dann wie so, jetzt echt jetzt? Und dann haben sie die Schlange irgendwie noch aufgeteilt. Und wir haben uns schon die ganze Zeit im Hintergrund gewundert, warum rennen denn jetzt so viele Menschen immer von A nach B darüber, bis uns aufgefallen ist, scheiße, wir sollten auch darüber rennen, weil da sind die ist die Stehplatzschlange. Mhm. Und die war wirklich so kilometerlang immer wieder zicki-zacki bis zum eigentlichen Einlass. Und dann haben wir da, glaube ich, fast bestimmt eine Dreiviertelstunde lang gestanden, waren trotzdem so früh da, dass man im Innenraum noch früh da war. Mhm. Und ich bin kein Konzertgänger, also ich bin auch früher nie großartig zu Konzerten gegangen. Die ersten Konzerte, die ich hatte, waren wirklich in dieser Lanxess Arena oder meistens in Köln in irgendwelchen kleinen Spelunken, was man dann so Konzert nennen kann. Ja. Und das war wirklich mein allererstes richtiges Konzerterlebnis. Bianca war an dem Tag ein bisschen kränklich, die hat sich so bei den Technikern in die Nähe einfach hingesetzt daneben, sodass man, also man konnte sie nicht überlaufen, weil sonst wäre die Technik kaputt gewesen. Mhm. Ich wiederum habe mir gedacht, ich stell mich mitten rein. Und dann habe ich wirklich mittendrin gestanden, um einfach die ganze Zeit die Augen nach oben auf die Bühne gerichtet, wie so ein kleines, junges Girlie gewartet, wann kommen sie denn endlich? Und habe wirklich, ich stehe ja nicht gerne, ja. Und zwei Stunden stehen, wollen. Die Peppers sehen, wir wollen die Peppers sehen. Wenn du das alleine machst, läuft das irgendwie nicht so, habe ich gemerkt. Die Leute haben mir so geguckt und waren wirklich so, ich war ein Mensch auf einem Konzert, meine Partnerin war hinten, ich war also im Endeffekt in einer Menschenmenge, sind immer einzelne Gruppen und ich war schon wirklich so allein, dann habe ich gedacht, das fühlt sich an wie damals, als ich, was habe ich geguckt? Ich glaube, ich habe Batman vs. Superman allein im Kino geguckt. Es ist schon zu Anfang immer ein seltsames Gefühl, aber muss ich denn mal auseinandersetzen, dass man doch irgendwie, Menschen sind Rudeltiere. Man steht ja alleine, aber jetzt, es geht jetzt wieder in meinen Psychologie-Grundkurs rein, den könnt ihr euch bestellen für 50 Euro auf der Seite psychologie-mit-basti.de. Auf jeden Fall ist es so, die Peppers kamen und sie haben abgeliefert. Es ging mir wirklich nur um die Musik. Sie haben eine Mischung gespielt aus den neuen Sachen. Ich habe das Album euch ja mal näher ans Herz gelegt. Dark Necessities. Mhm. Sie haben aber auch, und hier ist der wichtigste Song des Abends, und in dem Moment kamen mir die Tränen. Ich kann mir vorstellen, weil es einer meiner Evergreens ist, dass ich die hier schon mal erzählt habe, ich reiß sie noch mal kurz an. Ich habe damals zu Abiturzeiten, während meiner Abiturphase mich dummerweise in eine AG eingetragen, die sich Band AG genannt habe. Ich hätte auf die Idee kommen können, dass man dafür auch irgendein Instrument oder singen muss. Die haben das für ernst genommen und haben mich als Sänger mitgenommen. Ich kann aber nicht singen. Also habe ich an dem Abend ein selbstkomponiertes Lied. Über das möchte ich nicht sprechen, weil das war richtig scheiße. Aber ich habe auch ein Lied von den Red Hot Chili Peppers gesungen, nämlich Californication. Und das habe ich an dem Abend perfekt gesungen, weil ich so viel geübt habe. Also perfekt, Anführungszeichen, für meine Verhältnisse. Ja, und als ich es dann irgendwann gespielt, eigentlich habe ich den ganzen Abend, ich war wirklich so, weißt du, so innerlich nervös, bitte spielt es, wenn es jetzt nicht spielt, dann ist das so, als hätte ich jetzt gerade das erste Mal Sex und komme nicht, weißt du. Es war wirklich so, ich habe die ganze Zeit drauf gewartet, bitte spielt es unbedingt. Und dann haben sie es gespielt und dann sind mir die Tränen geflossen. Also ganz ehrlich, ich hätte natürlich jetzt gerne jemanden neben mir gehabt, aber ich habe gedacht, nachdem ich schon Peppers gemacht habe, hatte ich ja auch ein bisschen Abstand um mich herum. Und die Leute haben wahrscheinlich gedacht, oh Gott, ich glaube, er hat Hunger, anstatt ich weine. Aber tolles Farbspiel an der Wand oben, immer wieder Farbspiele oben drüber, das haben sie toll gemacht. Da hing am Anfang so, wo man denkt, ist das jetzt hier, wenn es hier brennt, brandschutzmäßig, dass da was runterkommt? Nee, das waren wirklich Lampen, die haben sie toll angesetzt. Also sie haben tolles Lichtspiel. Sie sind nicht die Typen, die sagen, hey Leute, macht mal mit sonst was, sondern sie liefern einfach krass ab, spielen viele Lieder, haben eine tolle Lichtshow, machen das super toll. Und das werde ich meinen Lebtag nicht vergessen, das war richtig, richtig schön. Mhm. Und hatte auch schon lange nicht mehr so einen ergriffenen emotionalen Moment. Und das war mein Erlebnis mit den Red Hot Chili Peppers. Ich würde gern kurz, bevor ich dich dran lasse, Steffen, eins noch loswerden. Wenn es da draußen Hörer gibt, falls wir sowas haben, ich habe gehört aus Gerüchtenkreisen, es gibt sowas, dann schreibt gerne in die Kommentare unter diese Folge, ob ihr auch da wart. Ich würde gerne Gleichgesinnte mal hören, wie die es empfunden haben. Ich fand es richtig, richtig toll. Steffen, du hast was. Ich muss noch eine kleine Ergänzung machen. Was war denn so in den letzten Monaten? Ich habe natürlich was vergessen. Ich war ja auch auf dem Konzert. Das passt ja. Auf welchem Konzert warst du denn? Da machen wir gleich ein kleines Rätsel aus hier. Aus dir mit dir. Eine amerikanische Band. Ja. Ist ein Tipp von mir. Ach nee, das Spiel geht das ja anders. Du musst mir Fragen stellen. So rum. Woher kommt die Band? Aus Amerika. Ah! Als hätten wir es einstudiert. Ja, ist es in der Rockrichtung angesiedelt? Ja. Ja, war jetzt bei dir auch keine Überraschung. Ist es eine Band, die man aus irgendeinem Film als Soundtrack kennt? Oh, das ist eine gute Frage, das weiß ich jetzt weiß gar nicht. Okay, nicht so wichtig. Ist es eine Band, die nur aus Männern besteht? Ja. Ja. Ist es eine Band, die in den 90ern groß war? Ja. Mhm. So, gut, dass ich ein schlechtes Gedächtnis, das bringt mir alles gar nichts. haben die schon mal eine ziemlich hohe Chartplatzierung, Platz 1 gehabt? Ja. Mhm. Die Band war in Deutschland logischerweise dann. Was kann ich hier noch fragen? Zum Beispiel. Amerikanische Bands. Ist es zufällig, ist Green Day eine amerikanische Band? Ja. Sind es die? Ja. Okay, danke, das war's. Jetzt ist noch der Anzahl der Mitglieder fragen können oder so, aber egal. Also, ja. Ja. Es war Green Day und es war in Mannheim. Und okay. Das war mein erster kleiner Kurzurlaub dieses Jahr. Das war dann irgendwann Ende Januar. Da habe ich mal 3 Tage freigenommen. Und war sehr schön. Das war in dem im Stadion der Mannheim Adler, glaube ich, ne? Also Sportart? Eishockey. Ah, danke. Und es war für mich insofern, also wir waren halt sehr weit weg von der Bühne. Wir waren praktisch, die Bühne war auf der einen Seite der Halle und wir waren ganz am anderen Ende der, also wirklich am äußersten Ende der anderen Halle. Und zwar ganz oben. Also das ist für einen Typen wie mich, der Höhenangst hat, ein bisschen ein Wagnis. Okay. Aber es ging dann auch. Also in dem Moment, als dann alle vor mir aufgestanden sind, war das dann auch okay. Also da konnte ich mich dann auch hinstellen und ordentlich mitmachen. Ja, es war eine sehr schöne... Haben Sie eher Evergreens gespielt? Oder nee, die haben wirklich bunt gemischt, viele aktuelle Sachen, aber auch natürlich die bekanntesten Hits. Einzige, was sie nicht gespielt haben, ist Wake Me Up When September Ends. Oh, schade. Ja, schönes Ding. Eigentlich immer so eine schöne Ballade. Oder haben sie das? Nee, ich glaube, die haben das gar nicht gespielt. Die haben eine andere Ballade drin. Ja, wäre das das Lied gewesen, was du dir gewünscht hättest? Oder ja, gibt's ein Lied, also eins meiner Lieblingslieder auf jeden Fall. Okay, ja. Okay. Und was halt bei denen immer sehr schön ist, die holen dann auch mal Leute auf die Bühne. Also die lassen wirklich mal Fans auf die Bühne und da gibt es dann Bussis für alle. Also ob jetzt männlich oder weiblich, völlig wurscht. Und das Schöne war halt auch, die haben ein junges Mädel auf die Bühne geholt, haben gesagt, hättest du denn Bock, hier das Lied zu spielen? Hat nur 3 Akkorde, ist nicht besonders schwer und so weiter und so fort. Und sie hatte auch Erfahrung da drin und hat das Lied halt durchgespielt. Und am Ende durfte sie dann halt die Gitarre behalten. Nee, echt? Ja, das war echt sehr geil, ja. Das machen sie halt so ganz gerne mal, ja. Okay, die ganze Gitarre, das ist schon echt krass, ey. Ja, ja und was, halt was vorher... Was würdest du machen? Ich kann halt nur Triangel spielen. Ob die auch eine Triangel in der Band hätten, dann würde ich da hochgehen und die Triangel spielen und den Katz die Triangel behalten. Ja, ja, super! Für die meisten ist es ja schon geil, wenn sie die Schlagzeugstücke vom Drummer abbekommen oder sowas, ja. Aber das ist dann natürlich nochmal, also gut, die haben ja da mehrere Gitarren bei so einem Live-Konzert, das ist ja immer ganz klar. Aber wenn man da eine abgreift, die dann vorher noch Billy Joe Armstrong gespielt hat, das ist natürlich absolut geil, ja. Ja. Ich hatte, das war auch bei den Red Hot Chili Peppers so, der Drummer hat die ganze Zeit, ich glaube, der hatte 80 Stöcke, der hat immer gespielt, geschmissen und dann wieder weitergespielt. Ja, ja. Also, machen die das auch? Haben die den auch gemacht? Der hat aber nach hinten geschmissen meistens. Ach so, okay. Ja, der hat es immer nach vorne, zack, zack, zack. Das war richtig, da habe ich gedacht, so mein Gott, wie viele Stöcke mussten denn da drunter haben? So richtig dickes, fettes Paket aus der Metro. Ja, richtig. Richtig. Das ist gut. Ist das der bei den Red Hot Chili Peppers, der aussieht wie Will Ferrell? Richtig, der Will Ferrell, richtig. Bitte frag mich nicht nach Namen, dann wird's hier peinlich für einen Fandom. Obwohl ich großer Fan bin, vergesse ich ja trotzdem immer alle Namen. Ja. Und hätte gerade wahrscheinlich einen falschen Namen gesagt und wäre jetzt ausgebuht worden. Deswegen halte ich das einfach vor. Was war denn der schönste Moment in dem Konzert bei Green Day, wo du sagst, das war krass? Das war eigentlich so das Highlight, fand ich. Also das mit der Gitarre, die Nummer. Also das ist schon okay, das cool sowas. Also das ist dann auch immer sehr emotional, ja. Ja. Okay, das glaube ich. Kannst du eigentlich ein Instrument spielen? Nee, ne? Nee. Ich glaube, genauso wie ich. Gut, was heißt, also ich hatte in der Kindheit mal so ein paar Wochen oder Monate Unterricht auf dem Keyboard. Also, aber gut, das habe ich halt jetzt auch nicht weiter intensiviert. Also ich würde ein paar Töne zusammenklimmern können, aber das war es dann halt auch schon. Bin jetzt auch nie so der Typ gewesen, der dann groß nach Noten spielen wollte, sondern eher so probieren. Ja, aber naja, gut. Alle meine Engine-Skills. Ja, so ungefähr. Ja, ja, ich habe eine Piano-App mir, also in letzter Zeit, muss ich echt sagen, habe ich günstige Käufe gemacht, die ich einfach immer nur einfach nie tun sollte. Man sollte mir eigentlich wirklich so einen Käuferschutz anlegen, weil ich habe letztens mir so eine Piano-App runtergeladen, die ist noch ganz okay, aber im Endeffekt ist sie nichts anderes als Gedächtnistraining, weil du dir einfach nur merken musst, welche Taste wurde gedrückt, welche Taste wurde gedrückt. Das Handy ist jetzt auch nicht relativ groß, dass man das ganze Klaviatur einblenden kann. Und das Zweite, was ich mir besorgt habe, das war wirklich Fehlkauf der Woche, würde ich sagen, oder Fehlkauf der Folge. Ja. Ich habe mir für 99 Cent, Gut, ich bin jetzt gerade, schon ein bisschen unangenehm drüber zu sprechen, aber ich bin jetzt gerade ein bisschen auf so einem Selbsthypnose-Trip gewesen, weil mich es gerade mega interessiert hat. Okay. Es gibt ja so die Art, dass man so Hypnosen machen kann, um sich eine Raucherentwöhnung zu machen. Mhm. Ich wollte das Gegenteil machen, ich wollte eine Raucherverwöhnung machen, ich möchte endlich anfangen zu rauchen und versuche mich die ganze Zeit zu hypnotisieren, dass ich endlich mal quarze, aber es funktioniert. Nein, natürlich nicht. Ich versuche natürlich eine Gewichtsreduktion zu machen. Surprise! Und hab mir ein Hypnosebuch geholt, ja, für 99 Cent. Es hieß auch noch Clickbait-mäßig, die Geheimnisse der Hypnose entschlüsselt. Ja, ich habe einen Clickbait-Titel. Hört auf, mich anzuklagen draußen! hab mir es durchgelesen. Es hat irgendwie, ich glaube, 72 Seiten, irgendwas dazwischen gehabt. Mhm. Hab's mir durchgelesen. Erstes Kapitel, Vorwort, okay, was bringt das Buch? Natürlich klar. Dann kommt, wie wird bei Showhypnose das Publikum verarscht? Ja. War der erste Mehrwert, wo ich sagen würde, okay, ich habe was gelernt, nämlich, dass sie uns verarschen. Danke, mhm. Im Detail würde ich es jetzt später mal erklären. Und dann kommt es so, wie kann man Selbsthypnose bei sich machen, bla bla bla. Ja, dazu müssen sie einfach nur zu folgenden Therapeuten gehen. Und dann wird 30 Seiten lang eine Excel-Tabelle abgespult, in der alle Hypnose-Therapeuten in Deutschland zurzeit aktuell drin stehen. Okay. Da habe ich gedacht, ich bin sauer. Ich war kurz davor, mein Recht des Konsumenten einzusetzen. Dieses Ding hatte auch noch keine Bewertung. Ich Dämler, habe also einfach so gekauft, mhm, und wollte ihm eine 1-0-Sterne-Wertung reindrücken. Habe ich natürlich wieder vergessen, jetzt möchte ich das Buch erstmal wiederfinden. Aber ich war so richtig, richtig sauer. Ich hätte einen bitterbösen Kommentar geschrieben, der wirklich so ist, dass es wirklich so seitenlang und noch aufklappbar ist, drin steht, wo, warum ist das alles scheiße, was da drin ist? Weil es war echt eine Kundenverarsche. Mhm. Und eigentlich finde ich auch, als Recht, als Konsument muss man die anderen darauf hinweisen, dass man sagt, kauft euch das nicht, das ist der größte Schund, das ist der beste Schutzwall, den wir haben. Das ist so, ja, das ist wie die Etage 13. Wir sagen auch, was Schund ist. Wir sagen auch, was gut ist. Wir sind zu sagen, euer Käuferschutz, euer persönlicher. Ihr könnt uns jetzt buchen. Nein, also wirklich, das ist so. Ich bin froh, dass es Empfehlungen gibt mittlerweile. Ja. Weil es gibt so viel Scheiße in den App-Stores oder irgendwo anders. Da bin ich froh, dass wir uns beide haben. Wir wissen auch wenigstens, wann wir Pay-to-Win machen. Und wir wissen auch, wann ein gewisser Herr Basti, mhm, einfach 99 Cent für den Arsch ausgegeben hat. Naja, das zum Thema. Also, das wäre jetzt eigentlich so spontane Scheiße des Monats gewesen, oder Scheiße. Wäre jetzt spontan so gewesen. Ja, das war jetzt. Ich beende das Thema noch mit einem Satz, damit, ja, ich noch eine Befürchtung durchgebe. Ich habe dann eine einfache Variante gewählt. Ich habe mir ein YouTube-Video angeguckt, mhm, mit Selbsthypnose und habe das im Bett angeguckt, während meine Freundin neben mir schon angefangen hat, lustige Geräusche zu machen. Mach sie jetzt nicht nah, kriege ich Ärger. Hab dann so in das Handy reingeguckt mit Kopfhörer. Und dann fing so einer an, sie werden jetzt ganz, ganz müde. Mhm. Und erzählt dann so, wenn sie jetzt bis 5 runterzählen, merken sie eine innere Entspannung. Und innerhalb dieses Dings bin ich irgendwann wahrscheinlich eingenickt. 3. Dieses ganz tiefe. Und dann bin ich eingeschlafen, genau, dann bin ich so weggenickt. Und bin morgens früh wieder aufgewacht bei dem YouTube-Video Abnehmen für Frauen und hab gedacht, bitte, lass mich jetzt nicht auch die Selbsthypnose für Frauen gemacht haben, weil da habe ich echt ein bisschen Angst gehabt, dass ich jetzt noch die Instruktion im Kopf gehabt habe. Und ich habe jetzt echt Angst, ich habe mir das Video nicht nochmal angeschaut, er, ja, könnte mir jetzt irgendwas in den Kopf gepflanzt haben, was ich jedes Mal mache, wenn irgendwie ein Wort kommt. Weißt du, wenn irgendeiner sagt, Netflix, dass ich anfange zu schreien, ah! Ich weiß es einfach nicht, weil da könnt ihr irgendeinen Scheiß einfach mal alle Worte durchprobieren. Die wir so oft benutzen. Nein. Komm, Netflix, wir haben noch ordentlich 13. Themen auf der Liste, also von daher. Ich weiß. Und Steffen, wir haben ja auch ein Problem. Ja. Das ist ja jetzt schon richtig spannend gewesen, aber wir brauchen ein bisschen Spannung für dich. Ja. Wir brauchen jetzt eine Beratung. Was macht Steffen in dieser einen Woche? Ist das richtig, dass du jetzt eine Woche Urlaub hast ohne Freundin oder mit Freundin? Mit Freundin. Ach so, dann ist doch okay. Dann und jetzt machen wir wieder Beratung. Beliebte Ratespiel. Ja, trink erstmal nochmal einen Schluck. Du wirst deine Stimme gleich brauchen, weil ich bin ja angeschlagen. Deswegen machen wir wieder das beliebte Ratespiel. Basti rät. Nicht schon wieder. Doch. Och Mann. Das haben wir doch gerade schon gehabt. Also ich verweigere mich. Wir haben ein Reiseziel. Einfach. Und deine, mhm, Aufgabe ist es jetzt kurz, das Reiseziel zu bestimmen. Wir sind ein Tipp noch. Wir sind 3 Tage unterwegs. So. Green Day. Nein. Ach komm jetzt. Hab dich nicht so. Du mit deinem Ratespiel. Also, Kanada. Wenn ich mal Ratespiel will, ja, für 3 Kanada. Tage lohnt sich das auch volle Kanne. Super. Achso, du fährst 3 Tage. Ich dachte, du brauchst 3 Tage, um hinzufahren. Ich weiß nicht, ob du mit dem Auto nach Kanada fährst. Nein, wir sind insgesamt 3 Tage unterwegs. Ihr seid 3 Tage unterwegs innerhalb dieses Ziels. Ihr seid also in Hamburg und guckt euch ein Musical an. Nein. Gut. Ihr seid in Deutschland? Nein. Seid ihr im Ausland? Ja. Seid ihr in einem der Nachbarstaaten von Deutschland? Ja. Seid ihr in Holland? Nein. Seid ihr in Österreich? Nein. Ist Belgien Nachbarstaat von Deutschland? Belgien ist, glaube ich, auch gerade noch so dran. Aber ist es nicht. Das gefällt mir. Okay. Aber Belgien ist Dänemark. Auf jeden Fall, Belgien ist auf jeden Fall Nachbarstaat von dem Land, wo wir hinfahren. Achso, also nicht Dänemark. Seid ihr in Frankreich? Aha. Seid ihr in Disneyland in Paris? Ja, war doch ganz einfach. Also, geht das doch. Das war ja noch einfach als Green Day. Naja, da warst du kürzer. Okay. Naja, erzähle er. Was macht er? Was macht man im Disneyland? Spaß haben. Ja, weiß ich nicht, Kekse kaufen. Ich lass mich wieder mal mit Goofy fotografieren. Nochmal. Ja, also, mein journalistisches Gespür sagt ja, was macht so ein Steffen Liebschner, wenn er nach Disneyland fährt? Hat er einen Plan oder macht das einfach spontan? Nee, einfach spontan. Wir fahren jetzt mal hin und gucken, wie das Wetter wird. Ja. Und danach richten wir dann so. Nein, das wird einfach. Wir kennen es ja jetzt auch schon, aber wir waren jetzt halt ein paar Jahre schon nicht mehr da. Und wollen einfach das Erlebnis mal wieder haben und ja. Was mich interessieren würde, wenn man, also damit ist ja eigentlich schon geklärt, du bist also unterhalten im Urlaub, du hast meine ganze Beratungsfirma eigentlich gar nicht gebraucht. Ich kassiere trotzdem 1000 Euro dafür ab, dass ich dir jetzt diesen Tipp geben durfte, dass du nach Disneyland Paris fahren solltest. Wie ist das denn so, wenn du ins Disneyland Paris einfährst, ich war noch nie im Disneyland Paris, ne? Mhm. Ist das wirklich so, dass du mit dem Auto da so rangefahren kommst und dann ist da so ein riesiger Torbogen, im Hintergrund siehst du schon das Disney-Schloss, aber trotzdem wird man vorne von so launigen Wärtern abkassiert, so, wohin geht's denn mit Ihnen, Herr Liebschner? Gut, das ist jetzt Paris. Na, wo geht's? Jetzt kann ich keinen französischen Akzent, ich bleib beim Sächsischen. Na, Liebschner, wohin geht's denn jetzt hier? Ah, ich sehe so ein Apartment B70, Goofy Town. Ja, da bringe ich sie jetzt direkt hin. Wie funktioniert das? Ist man in einem Hotel? Wie ist das? Es kommt immer ganz drauf an. Also, wir haben ja schon beide Varianten gehabt. Also, die meiste Zeit waren wir natürlich in einem der Hotels direkt am Ort. Ja. Ansonsten waren wir aber das letzte Mal, als wir da waren, waren wir auch in einem Hotel, was halt weiter weggelegen war in einem anderen, ja, sag jetzt mal, Areal, was aber so in der Nähe zumindest ist, von dem aus auch die Shuttlebusse hinkommen. Aber diesmal sind wir also auch wieder in einem Hotel am Ort. Und es geht dann so, dass du den Wegbeschilderung folgst zum entsprechenden Hotel, dann gibt es da einen Einlass, da gibt es ein Pförtnerhäuschen, dem zeigst du deine Reservierung und dann wird nochmal meistens das Auto kurz ein bisschen durchgecheckt, ob da nichts versteckt ist irgendwie und so weiter und so fort. Also kommen dann mit so großen Spiegeln und halten die unter das Auto und so weiter und so fort. Okay. Ja, und dann checkst du ganz normal im Hotel ein und dann kannst du entweder schon kurz aufs Zimmer, bringst dein Zeug hoch oder gehst halt direkt in den Park und lässt erstmal die Sachen im Auto oder im Hotel da in dem Gepäckaufbewahrungsabteil. Fliegt ihr oder fahrt ihr? Wir fahren mit dem Auto, weil... Wie lange braucht man? Knapp 6 Stunden oder 5,5 Stunden, sowas in den Dreh. Das geht ja eigentlich, oder? Ja. Geht. Ja. Da fährt man doch eigentlich, wenn man von uns hier oben aus nach München einfach runterfährt und nach Bayern einfach, brauchen wir ja auch schon 6 Stunden. Also es ist im Endeffekt die Autofahrt ähnlich. Ja, du fährst der anstrengendste Teil ist eigentlich fast wirklich der auf deutscher Seite noch, weil da, also es ist halt wirklich so irgendwie in zwei Welten. Also Deutschland hast du, sagen wir mal, relativ komische Fahrweise der Leute, also die auch keine Rücksicht nehmen und so weiter und so fort. Und du fährst in Deutschland? Und du fährst nach Frankreich rüber und dann ist auf einmal alles ein bisschen geregelter. Die haben auch Tempolimits, ne? Ja, genau, da hast du maximal 130 Kilometer pro Stunde. Und das heißt einfach Tempomat an und fertig. Ne? Und von daher optimal. Also gut, es zieht sich dann in Frankreich natürlich noch ein bisschen, weil wenn du die ganze Zeit 130 fahren darfst und dann sind es nochmal wie viel sind denn das nochmal? Das sind, glaube ich, nochmal knapp 400 Kilometer oder so. Okay. Dann zieht sich es nochmal ein bisschen, aber da machen wir dann halt meistens auch nochmal irgendwo Rast und von daher, alles gut. Hast du dir Frankreich oder Paris drumherum eigentlich auch schon so angeschaut ohne Disneyland oder fährst du immer direkt ins Disneyland rein? Wir fahren immer direkt zum Disneyland. Es ist aber auch schon vorgekommen, dass wir dann vom Disneyland aus dann aber mit dem Zug nach Paris reingefahren sind. Weil mit dem Auto, mit dem Auto möchte ich nicht nach Paris fahren. Okay. Es gibt ja so das Klischee, ja, da habe ich auch schon gehört, es gibt ja so das Klischee, dass Franzosen ja relativ unfreundlich seien. Mhm. Ist das auch im Disneyland so? Nö, im Disneyland hast du, also im Disneyland ist alles gut, die sind alle freundlich und so weiter und so fort. Es sind ja auch nicht nur Franzosen da, sondern es ist ja wirklich kulturell, ja. Sehr kulturell aus allen möglichen Bereichen Europas. Also du hast sehr viele Deutsche da, du hast auch sehr viele Spanier, Italiener und so weiter und so fort. Also, ja. Gibt es so ein Ranking, wenn du da reinkommst, wo man so sieht, die Menscheltrauben sind am größten zurzeit bei der Eisprinzessin von Völlig Eingefroren, wie der Film nochmal hieß, jetzt los. Und dass man sagt, okay, dann gibt es noch Mickey Mouse, der immer gern fotografiert wird, das steigt sich dann immer so runter bis zu, weiß ich nicht, Pluto oder diesmal, Goofy, irgendein der Hunde. Das muss ich jetzt diesmal einfach mal gucken, wie das so ist, weil seit es die Eiskönigin gibt, war man, glaube ich, noch gar nicht da. Und von daher will ich jetzt einfach mal sehen, wie das dann ist, ob das da überhaupt Fotospots gibt mit denen. Aber ja. Mickey ist natürlich immer heiß umsiedelt, ja. Also der ist auf jeden Fall beliebt. Und Goofy eigentlich auch. Also das ist halt, du hast so. Die Dreifaltigkeit. Und Donald wahrscheinlich auch. Ja, oder? Sicherlich, klar. Und natürlich hast du dann auch immer noch so Winnie Pooh und die ganzen Figuren darum. Und es ist ja dann auch meistens so, dass es dann gegen Mittag und auch gegen Abend nochmal so eine Art Parade gibt. Mhm. Immer, jeden Tag. Jeden Tag, das gibt's also jeden Tag. Und dann gibt's so noch diese kleinen Paraden, wo dann die Figuren halt auch wiederum von den Wägen runtersteigen und dann wieder mit für Fotos zur Verfügung stehen. Ja. Okay. Was ist deine Lieblingsattraktion im Disneyland gewesen beim letzten Mal? Beim letzten Mal? Ja, oder worauf freust du dich bei mir jetzt mal drauf? Das kann man eigentlich all-time sagen. Das ist, das sind eigentlich zwei, die sich da so... Die wilde Maus. Bitte? Die wilde Maus. Nee, das sind eigentlich zwei, die sich da so immer die Waage geben. Das ist zum einen das Phantom Manor und zum anderen ist es, also das Spukhaus und zum anderen ist es Pirates of the Caribbean. Echt? Ja. Hätte ich nicht gedacht. Was erwartet einem Phantom Manor? Ist das so ein Karussell oder ist es eher so ein Haus, wo man durchgeht und man wird gegruselt oder wie? Das erste Stückchen gehst du durch. Und dann wirst du in so einen Wagen gesetzt und fährst halt durch die verschiedenen Szenen durch. Ah. Mhm. Und wirkt das auch echt so? Oder ist es eher so, dass man das Gefühl, man sieht immer Kostüme und da sind Menschen dahinter und sonst was? Das sind keine Menschen. Das sind ja alle Animatronik-Puppen. Oder Animatronen, ja. Aber es ist eine schöne Atmosphäre eigentlich. Und du siehst auch, dass es Animatronik ist, aber wie gesagt, da macht halt ganz viel die Atmosphäre aus. Und wenn die passt und die Musik läuft und so weiter und so fort, das ist dann einfach halt so, halt ist jetzt auch nicht wirklich erschreckend. Es ist halt eher so eine beruhigende Wirkung für mich jetzt. Und für Kinder ist es dann vielleicht ein bisschen gruselig, aber ja. Ist es denn so, dass du manchmal bei diesen Animatronen-Sachen, hast du da manchmal nicht einfach Angst, so wie bei Westworld, dass also Westworld-Thematik anfängt und die anfangen zu leben und Sarah Connor suchen zum Beispiel und Leute umbringen wollen? Kommt das schon mal vor? Ja, sehr oft. Sehr, sehr oft hast du Angst. Eigentlich täglich. Nein, Quatsch. Nein, also ich meine, eine ernsthafte Frage. Glaubst du, wenn du ein Kind mit dabei hättest, dass das nicht einfach mal von diesen Animatronen, also ab wann kann man da mit den Kindern reingehen? Oder ist es alles so nett noch bei Phantom Manor, dass man sagt, okay, die Eltern selber entscheiden eigentlich, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwie was übergriffig ist oder so. Es gibt den einen Hund, der knurrt halt ein bisschen lauter und wenn du da genau um die Ecke kommst, naja, ich muss dir das jetzt so erklären. Wie soll ich das sonst? Der Schreckmoment ist halt der, wenn du nicht mit dem Hund rechnest und du kommst da rumgefahren und du fährst ein Stück weit rückwärts, dann wirst du dann zu dem Hund hingedreht und der knurrt dich an, dann ist das vielleicht ein bisschen erschreckend mal. Ich bin jetzt auch so ein Typ, der relativ leicht zu erschrecken ist, aber ich weiß halt, dass das dann die Stelle ist und dann weiß ich auch Bescheid. Dann geht's. Dann nimmt dich deine Freundin in den Arm und dann geht er. Ja, also, nein. Ich hab grad so eine Mama im Kopf, die wirklich so mit Kind drin ist und dann rauskommt und sagt so, das war alles ganz toll, aber der Hund war schon was übergriffig. Das geht nicht. Ich verklag den Hund. Steffen, ich habe mir gedacht, das hast du sehr schön. Wir wissen also, was du jetzt unterhaltungstechnisch so im als nächstes machen wirst. Und habe gedacht, ich gebe dir mal eine kurze, ruhige Zeit, weil du hast ja auch, du hast mit dir zu kämpfen. Ich sehe das. Du hast diese medizinische Clubmate die ganze Zeit vor dir, die du ja vom Arzt verschrieben bekommen hast, damit es dir gut geht. Und wird mit dem nächsten Thema direkt ankommen. Ich würde nämlich von dieser poppigen, disneyhaften Welt so ein bisschen rüberschwenken in so ein bisschen mehr Fantasy. Fantasy-Bereich und hab mir gedacht, ich rede über ein populäres Spiel, was vor kurzem, was heißt vor kurzem, wahrscheinlich ja, bin ich ja auch wieder ein bisschen hinterher, so ein kleines Remaster erfahren hat. Und zwar ist es Skyrim. Er hat Popo gesagt. Was habe ich gesagt? Popo. Poco habe ich gesagt? Popo. Habe ich gar nicht mitbekommen. Populäres Spiel, naja, gut, okay. Da muss er, oh Mann. Naja, trink mal deine medizinische Mate und auf jeden Fall Skyrim, The Elder Scrolls, habe ich jetzt erst kennengelernt. Ich kenne auch keinen anderen vorigen Titel aus der Skyrim-Saga vorher. Und habe ich mir geholt für die PlayStation 3. Ich bin immer noch PlayStation 3-Besitzer. Ich habe es noch nicht geschafft, meine Zahl zu erhöhen. Die nächste Version ist noch etwas weiter weg. Dafür habe ich zu viele Unkosten eventtechnisch dieses Jahr, um mir eine neue Konsole zu besorgen. Ja. Wobei ich ja kurz schon zwischendurch gedacht habe, wenn ich mir anhöre, was Zelda bei der Nintendo Switch kann, dann reizt es mich ja in den Fingern, mir so eine Nintendo Switch kaufen zu müssen. Was kostet die im also Moment? Da wird, bitte? Was kostet die im Moment? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, zwischen 200 und 300 Euro oder sowas. Aber ist halt gerade einfach nicht drin. Ich habe nur Geld für 500 Euro Konzertkarten für Ritter Chili Peppers und das war im letzten Jahr. Das ja, war ja was anderes. Da, also, das, da muss ja halt ein bisschen runter. Ja. Nintendo Switch ist halt kein Lebenstraum, aber ich bin halt großer Zelda-Fan. Wäre natürlich geil. Aber Elder Scrolls bin ich jetzt mittlerweile mit der Hauptquest so ein bisschen durch. Ich erkläre ein bisschen, worum es geht. Ich habe mir, Steffen wundert sich wahrscheinlich, wenn ich mal so ein bisschen runtergucke. Wisst ihr, ich habe ein löchriges Gedächtnis, hat sich nicht gedacht. Ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben. Und zwar, um eigentlich auch mal so ein bisschen die Story rüberzugeben. Worum geht's in diesem Fantasy-Rollenspiel? In diesem Fantasy-Rollenspiel geht es darum, man ist Gefangener der Kaiserlichen in einer Provinz namens Himmelsrand. Und jetzt kommt dazu noch eine ziemlich dämliche Geschichte. Mein Bruder ist der Zocker bei uns in der Familie, hat also sehr viel mehr Ahnung, redet aber weniger drüber. Im Gegensatz zu mir, der sehr viel drüber redet, aber keine Ahnung hat. Das ist vielleicht mein Problem. Er hat irgendwann mal das Spiel gehabt, wo mir was gezeigt hat, so, yeah, ich kann hier mich in das und das verwandeln, indem ich das und das mache. Und dann stand da überall, dann meinte er so, ja, ich spiele Skyrim, bla bla bla, dann gucke ich da rein und sehe die ganze Zeit überall drinstehen, ja, er ist jetzt hier in Himmelsrand und dann ist da in Himmelsrand und ich gucke meinem Bruder wirklich, wirklich mit diesem geistlosen, Basti hat gerade eine total dumme Frage, aber er wird sie trotzdem stellen, scheißegal, wie du jetzt drauf reagieren wirst und fragte so, hat man schon. Sag mal, Bruder, warum heißt es denn da überall Himmelsrand in dem Spiel Skyrim? Und mein Bruder guckte mich so an und meinte, echt jetzt? Steffen, du bist gerade eingefroren, ich spreche einfach weiter. Und zwar ist es so, dass natürlich Skyrim auf Deutsch Himmelsrand heißt. Und das ist das Problem. Ja, denn das ist die Provinz, in der alles spielt. In Skyrim spielt es und wir sind Gefangener einer der Kaiserlichen. Ich gehe jetzt nicht zu sehr auf den... Leute, ich erzähle jetzt einfach mal weiter, weil der Steffen ist gerade abgestürzt. Wie fand ich denn die Qualität dieses Anrufs? Ich werde einfach weiter erzählen. Wenn er wieder da ist, wundert euch nicht, werde ich kurz nochmal erwähnen. Denn da kehrt er gerade hoffentlich zurück. Ich spreche jetzt einfach weiter. Denn es ist so gewesen, dass man bei Skyrim... den Gefangenen der Kaiserlichen spielt. Es tobt ein Bürgerkrieg in Himmelsrand, auf den ich jetzt nicht näher eingehen werde, weil der komplizierter ist, denn das Hauptsächliche an dieser Story ist eigentlich, dass man als sogenanntes Drachenblut, das findet man raus, was kann man als Drachenblut? Man kann gegen Drachen kämpfen und dann die Seele des Drachen einverleiben. Also im Endeffekt kannst du dir, wenn du einen Drachen besiegt hast, aus dem Skelett so eine Sushi-Rolle machen, es einverleiben und dann hast du eine supergeile, tolle Drachenseele in dir. Wozu braucht man diese Drachenseele? Man erlernt mit dieser Drachenseele sogenannte Schreie. Ja. Und in Skyrim hat sich natürlich für alle Fans und Freaks aus diesem Spiel natürlich ein Schrei bewährt, nämlich Fußroda. Wer Skyrim spielt, kennt auch den Ausruf Fußroda. Fußroda ist der Schrei unerbittliche Macht und ist für nichts anderes zu haben als eine Schockwelle, die von einem loskommt und Leute umpfeffert. Also, in der Zeit, wo ich Skyrim gespielt habe und im Supermarkt hinter einer Schlange gestanden habe, könnt ihr euch davon ausgehen, dass ich leise zwischendurch wirklich geflüstert habe, Fußroda, Leider sind die Leute nicht umgekippt, auch die alte Omi nicht direkt in der Kasse, die jetzt gerade ihre 10-Cent-Stücke zählen wollte. Hat nicht funktioniert, aber das war im Endeffekt diese Fähigkeit, die man lernt. Wozu ist diese Fähigkeit? Diese Fähigkeit benutzt man, um gegen Alduin zu kämpfen. Denn Alduin ist ein Drache, der hat die anderen Drachen wieder mit zurückgebracht. Drachen sind in diesem Fall böse, bis auf Ausnahmen. Ich werde jetzt hier nicht spoilern. Ja. Und diesen Alduin gilt es zu besiegen. Und um ihn zu besiegen, geht man sozusagen in die Ausbildung bei den sogenannten Graubärten, die diese Art der Schreie sozusagen ein bisschen erlernen können. Und das ist im Endeffekt die einfache Hauptstory für jemand, der gar keinen Hintergrund davon hat. Bei Elder Scrolls ist es so, im Hintergrund gibt es natürlich sehr, sehr viele Sachen, die man wissen könnte, weil die Elder Scrolls-Reihe ist natürlich jetzt auch schon länger. Mhm. Aber das reicht eigentlich im Endeffekt. Es geht wirklich du gegen die Drachen. Und das ist etwas, was mich an diesem Spiel auch sehr fasziniert hat. Es ist also erstmal ist es aus der First Person. Ich habe mir gerade noch, bevor wir miteinander angefangen haben, zu skypen, aus der First Person. First. Aus der Worst Person. Die schlechteste Person, die sich das angucken kann. Ein betrunkener Barkellner. Worst Person. Und ich habe noch gerade, bevor wir angefangen haben, miteinander zu plaudern, habe ich noch einen Sträterbender-Streberg-Folge mir angehört, in der sie diskutieren, was denn bedeutet First, Second und Third Person. Bis denen irgendwann aufgefallen ist, es gibt gar keine Second Person. Ich glaube, es gibt keine. Weißt du, was eine Second Person sein könnte? Nee, darüber habe ich mir jetzt echt die ganze Zeit Gedanken gemacht. Also ich kenne auch nur die beiden. First Person und Third Person. Genau, First heißt, man guckt im Endeffekt aus der Ego-Perspektive, ja. Man sieht also im Endeffekt, wenn man spielt, nur die Hände von sich selber. Man kann natürlich auch in diesem Spiel, kann man auch auf die Third, also so als würde man neben der Charakter hinterherlaufen, was spielen. Mir lieber ist eigentlich, ja. Ist mir auch lieber, ich bin auch mit Tomb Raider aufgewachsen, aber ich habe dieses Spiel wirklich aus der Ego-Perspektive gespielt, weil es sehr viel Spaß gemacht hat und interessant ist das Inventar, das ist nämlich lustigerweise in Schriftform. Man sieht zwar nachher irgendwo auf der rechten Seite irgendwie, wie der Gegenstand aussieht, aber es wird viel über Gegenstände, also der heilige Gral von Honoxos und so ein Scheiß, muss man sich alles durchscrollen. Hm. Das ist vielleicht bei der Gameplay so ein bisschen anstrengend, aber das Tolle ist eigentlich, wenn du merkst, du kannst, wenn du trainierst, nämlich deine Fähigkeiten immer nur dann, wenn du sie benutzt. Hm. Das ist anders als bei anderen Fantasy-Spielen, wie zum Beispiel aus der Final Fantasy-Reihe. Dort ist es so, da hat man dann bestimmte vorgegebene Bahnen, in der man sozusagen bestimmte Sachen leveln kann, egal was man macht. Aber bei Skyrim ist es so, wenn ich die ganze Zeit in einer Schmiede sitze und die ganze Zeit mit einem Hammer auf ein Eisenstück klocke, dann werde ich irgendwann Erfahrungspunkte kriegen im Schmieden. Und so ist es auch mit meiner Lieblingskategorie. Ich bin, wenn ich Fantasy-Spiele mal, dann bin ich immer Zauberer. Mhm. Jetzt hätte man wahrscheinlich gedacht, ich bin eher so der Typ, der gerne mal kloppt und in die Mitte geht. Nee, ich bin so der verruchte Typ. Ich hau immer Feuerbälle drauf und immer so ein bisschen Eiszauber. Geil. Weil in meiner Kindheit habe ich immer, auch schon damals, immer Geräusche nachgemacht, wenn Strahlen aus den Händen kommen. Deswegen erklärt sich ziemlich viel in meiner Psyche und in meinem Konsumverhalten. Und diese Spielmechanik ist richtig, richtig toll. Die Landschaft ist es natürlich PlayStation 3, ist toll gemacht. Das Einzige, was für jemanden, der keine Ahnung, keine Orientierung bei irgendwas hat, schlecht ist, es werden zwar Sachen hingezeichnet, aber du kommst manchmal so ultra schlecht irgendwo hin. Mhm. Ich habe zum Beispiel eine Stunde lang einen bestimmten Weg gesucht und habe gemerkt, ich hätte einfach nur einmal nach links gehen müssen, aber bin das ganze Spiel bin ich einmal rechts rumgegangen, ohne einmal nach links zu gehen. Da habe ich gedacht, da ist er wieder. Da ist der Junge wieder, der fragt, sag mal Bruder, Himmelsrand, warum heißt das eigentlich Himmelsrand? Große Empfehlung meinerseits, Skyrim, solltet ihr euch antun und Steffen, ich würde es natürlich auch dir empfehlen, aber ich habe nicht so das Gefühl, dass du irgendwie der Fantasy interessiert bist. Ich habe es sogar schon mal angespielt, tatsächlich. Und? Aber es war nicht so mein Fall. Also ich habe da irgendwie keinen so richtigen Zugang gehabt. Irgendwie kam mir das alles irgendwie zu statisch und Weil ich wollte es dann halt auch eher aus der Third Person spielen und da war mir die Figurenbewegung irgendwie sehr merkwürdig und naja. Ich glaube, das kann ich nachvollziehen, ja. Was schön ist, der Anfang, den kennst du dann wahrscheinlich auch, wo du sozusagen zur Hinrichtung gebracht wirst und in der Zeit dann irgendwann dieser riesige Drache auftaucht. Das ist filmmäßig sehr, sehr schön gemacht und hat mich auch krass so ein bisschen, da war ich echt fasziniert von diesem Spiel, obwohl es noch PlayStation 3 Grafik ist und schon viel bessere Sachen gibt, aber inkehr mal ein bisschen hinterher, ist halt so. Nee, ich hatte es auf der Xbox 360 damals gespielt und oder mal angespielt und ja, wie gesagt, das hatte mich jetzt nicht ganz so abgeholt irgendwie, aber Naja, okay. Kann nicht aber alles was du, funktionieren. Kann nicht alles funktionieren, aber was du vielleicht als Game nicht machst, vielleicht gibt es das als Film. Ich habe das nächste, was bei uns im Zettel steht, heißt Vaiana. Ich weiß, dass ich mal irgendwo den Namen schon gehört habe. Ist das was mit Fantasy oder habe ich das völlig falsch gespeichert? Ja, Fantasy im weitesten Sinne schon auch, aber es ist halt, ich spiele halt vor allem auf so eine Art Insel, die so hawaiianisch angehaucht ist. Ne? Es ist eine Fantasieinsel im Grunde, wie viele Orte bei Disney. Ist es halt auch hier so, dass es ein Fantasieland ist oder sowas, ja. Und da liegt es halt alles auf einer Insel, das halt so vom Volk her so ein bisschen an Hawaii erinnert. Ja. Genau. Okay. Mariana, hast du da irgendwie schon den Trailer mal gesehen oder sowas? Jetzt, wo du Hawaii gesagt hast, weiß ich auf jeden Fall, dass es was mit Hawaii zu tun haben musste. Das ist gut, dass du Hawaii gesagt hast. Aber ich habe auch irgendwie ein kleines hawaiianisches Mädchen im Kopf. Aber ich weiß nicht, ob das dem Film geschuldet ist, ob ich einfach nur eine komische Fantasie habe. Bitte klär mich auf. Bitte lass mich nicht im Regen stehen. Also es geht so ein bisschen um das Mädchen, das da heißt Vaiana oder auch Moana im Original. Und das ist komisch, warum das wieder auf Deutsch übersetzt ist. Oder einen anderen Namen bekommen hat. Wie heißt das auf Deutsch? Wie heißt das auf Deutsch? Vaiana. Vaiana, okay. Und Moana. Und auf Englisch? Original. Moana. Okay, komisch, sehr komisch, ja. Und, wie bei Zootopia und Zoomania. Okay. Und sie lebt halt auf der Insel. Sie ist die Tochter vom Big Boss, also vom Häuptling. Und Big Boss. Der Big Boss. Kennst du aus Asterix? Nee. Egal. Nee, aus Metal Gear Solid. Und sie ist halt die Tochter, ist in diese Zunft reingeboren, dass sie dann praktisch dafür schon prädestiniert ist, dass sie die nächste Häuptling wird. Gibt's eigentlich die nächste Häuptling. Gibt's sie wird die nächste Häuptling. Für Häuptling? Also sie wird die nächste Sie wird die nächste Häuptling. Die nächste Häuptling. Finde ich gut. Die nächste Häuptling. So, genau. Aber sie ist eigentlich eher so drauf, sie weiß, die ganze Insel ist umschlossen von Meer und sie will eigentlich raus aufs Meer und will ein bisschen mehr entdecken. Und es gibt... Mehr entdecken, verstehst du? Mehr entdecken. Okay, weiter. Ja, und es gibt so... es kommt dann plötzlich so eine Gefahr auf die Insel, also alles fängt irgendwie an abzusterben, es gibt keine Ernte mehr und die Pflanzen verwelken alle nach und nach und es gibt das, oder sie kommt darauf, dass das praktisch an Maui liegt. Maui ist ein Halbgott und der hat wiederum von der lebenden Insel, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie sie heißt, aber der hat praktisch das Herz dieser lebenden Insel, das ist wieder eine Insel, die weiter entfernt ist, hat er praktisch den Stein geklaut, der als Herz dieser Insel gilt und dadurch ist diese Insel, die wiederum das Leben gibt, am Verrotten und das strahlt sich halt auf alle umliegenden Inseln, sage ich jetzt mal, aus. So. Okay. Und also ist ihre Mission, die sie sich jetzt selbst steckt, diesen Maui zu finden und von ihm das Herz zurückzuholen. Okay. Ja. Und das ist so im Grunde die Ausgangsgeschichte der ganzen Sache. Das Ganze kommt mit ziemlich viel Humor daher. Also wenn die beiden dann aufeinandertreffen, dann sehen sie sich natürlich erstmal spinnefeind. Und wie das bei aber einem Disney-Film, wie man sich das schon denken kann, freunden sie sich dann so nach und nach an. Ja, also die Vaiana und der Maui. Und es ist kein großer Spoiler, aber das ist halt so ein bisschen das Konzept von dem Disney-Film auch. Und wie sie es dann gemeinsam schaffen, praktisch das Herz zurückzubringen, das erzählt dann dieser Film. Das möchte ich an der Stelle auch gar nicht weiter vertiefen, weil die Insel hat sich dann auch nochmal ein bisschen in andere Richtung entwickelt, aber das möchte ich jetzt an der Stelle einfach gar nicht verraten. Und ja, es ist eine Empfehlung für alle Disney-Freunde, weil ich bin jetzt mit relativ wenig Erwartungen reingegangen in den Film. Und dafür hat er mir sehr gut gefallen. Also der hat viel Spaß gemacht. Ja. Ist es, gibt es denn irgendwie interessante Nebencharaktere? Normalerweise besteht ja bei so einem Film immer wirklich das Ding, dass es einen schönen Nebencharakter gibt. Hast du da irgendeinen, wo du sagen würdest, Das ist ein schöner Nebencharakter, der ist ganz nett? Also auf der Insel selbst hat sie so ein kleines Schwein als Haustier mehr oder weniger, aber das ist, denkt man erst so, das wird so der Sidekick hier, aber der ist es dann am Ende gar nicht, sondern das wird dann viel eher das Huhn Hai Hai. Das Huhn Hai Hai hat eine Sehschwäche. Es guckt praktisch mit beiden Augen genau in die verkehrte Richtung. Und findet dann oftmals das Futter nicht und so Sachen, ja, oder läuft auch mal geradewegs auf den Abgrund zu oder ins Wasser oder wie auch immer. Und das Huhn Hai Hai wurde im Original vertont von Alan Tudyk. Sagt er dir was? Nee, leider nicht. Kommen wir gleich nochmal hin. Okay. Wurde dann auch nicht synchronisiert im Deutschen, weil der macht halt nur Geräusche. Also der sagt jetzt nicht gar nichts. Der ist kein sprechendes Tier, sondern der macht halt nur so seine Geräusche und von daher passt das. Ja, das ist so der lustige Sidekick bei der ganzen Geschichte. Ich habe mir gerade, während du mit mir gesprochen hast, deswegen war ich kurz abgelenkt, aber ich habe trotzdem zugehört. Ich habe gesehen, dass mir den Trailer ganz kurz stumm angeguckt und da gibt's diesen bulligen Typen, der so eine Hake in der Hand hat und sich in einen Vogel verwandeln kann. Wer ist das? Das ist Maui. Das ist der Halbgott. Das ist Maui selber. Ja, das ist Maui, der Halbgott. Okay, dann macht das jetzt gerade Sinn. Ja, der hat die Fähigkeit, dass er sich halt mit Hilfe seines Hakens in alle möglichen verschiedenen Tiere verwandeln kann. Das ist seine Fähigkeit. Das wäre auch ein super Ding für Superheldenfilm, oder? Das ist doch eine geile Fähigkeit, finde ich. Jetzt ja. Scheiß. Es gibt's ja bei den Teen Titans gibt's zum Beispiel Beast Boy, ja. Warum habe ich es bloß angesprochen? Ja. Ich finde es nur sympathisch bei so einem Kinderfilm. Ja. Aber ich gebe dir recht, aber zu diesem Thema, ich durfte in letzter Zeit wieder in einen Film gehen, keine Sorge, ich werde jetzt nicht diesen Film jetzt besprechen, das müssen wir hier nicht machen. Ich durfte letztens wieder aus, wie nennt es, Guilty Pleasure Tradition, in den Film 50 Shades of Grey 2 gehen. Und es ist so, dass auch dieser Grey, der dort mitspielt, dieser Typ, der so viel Geld hat und so viel Macht und so gut bei den Frauen ankommt, ich mir zum Schluss des Films auch gedacht hätte, der könnte ja auch bei den Avengers mit sein, weil im Endeffekt habe ich mir gedacht, er steuert da so ein Flugzeug, ist mir jetzt auch scheißegal, ob ich diesen Scheißfilm spoiler, aber im Vergleich zum ersten Film ist er was besser, das muss ich dazu sagen, er ist nämlich in einem Flugzeug und fliegt ein Flugzeug, das abstürzt, weil er einfach irgendwie, ein Flugzeug ist kaputt und es stürzt ab und man denkt sich so, ja okay, das ist jetzt schwierig zu überleben, ne, die Freundin, die mitgekommen ist, die hat gesagt so, ach was, ich glaube, der wird eh jeden Moment durch den Aufzug wieder reinkommen und sagen, hey, ich bin's Grey, ich bin zurück. Und was ist? Er kam wirklich so zurück, als wäre er so ein fucking Wolverine, aber ein uncooler Wolverine, ohne Krallen und ohne den Charme eines Hugh Jackman. Und da habe ich mir nur gedacht, dieser ganze Film wird nochmal so einen richtig geilen Plot oder so einen richtig geilen Lacher zum Schluss kriegen, wenn einfach wirklich Samuel L. Jackson reinkommt und sagt so, hey, sie wären doch was für die Avengers. Das fände ich bei so vielen Filmen so richtig mega witzig. Das ist neuerdings mein Lieblings-Running-Gag, wenn ich bedenke, ein Film ist scheiße. Zum Schluss wird Samuel L. Jackson auftauchen und sagen, ey, du bist doch was für die Avengers. Ja. Und das sah jetzt gerade nur bei diesem Typen so aus, deswegen hat mich das so gewundert, bei diesem Halbgott. Das sah gerade mega geil aus. Ich weiß nicht, wie das bei den Teen Titans jetzt so ist. Was sagst du denn selber? Ist der Film was für Kinder oder ist das schon zu ernst? Ja, das ist auf jeden Fall was für Kinder, ja. Also das ist halt auch ein wichtiges Publikum immer noch bei Disney und gerade bei solchen Filmen, also wie zum Beispiel, was hast du vorhin selber die Eiskönigin schon angesprochen, das ist halt definitiv darauf ausgelegt, dass da Kinder drauf abfahren, ja. Klar. Okay. Ja. Also ich finde ja, man kann ja bei Disney-Pixar-Filmen auch auf jeden Fall immer den Stil unterscheiden. Ich finde, Pixar haben immer so eine bestimmte Art von Stil und auch eine bestimmte Art von Geschichten. Da nehme ich immer gern so Inside Out so ein bisschen raus, wo es ja auch immer so um die inneren Verhältnisse geht. Und ich finde, bei Disney-Filmen ist es immer so, die wollen einfach auf jeden Fall immer eine geile Geschichte erzählen. Ich meine, Zoomania war ja auch Disney. Hm. Und aber nicht Disney Pixar, oder? Also ich bin da, blick da manchmal, ist jetzt alles, was Disney immer macht, auch da Disney Pixar, Fragezeichen. Ja, die werden sich da schon Ressourcen von Pixar, genau, mit einholen, aber so. Aber es kommt drauf an, ob sie vorne Pixar dran schreiben. Manchmal haben sie es bei Zoomania, weißt du das noch, gemacht? Nee, da Pixar. Ist kein Pixar mit dran. Genau. Das ist. Das meine ich. Und ich hätte. Ja. Entschuldigung, ich hätte Vaiana auch gesagt, dass der auch eher Disney ist, hm, anstatt Pixar. Ja, ja. Der ist auch nicht von Pixar, ne? Nee, also. Nee. Es ist zwar eine Firma, aber letztlich ist es immer noch so ein Stilunterschied. Und mhm, ich habe mir letztes Mal in der Wikipedia angeguckt von diesen, ich glaube, wir hatten schon mal drüber gesprochen, ich weiß, du wirst jetzt mich wieder schelten, aber ich habe mir mal die erfolgreichsten Filme so angeguckt und habe gesehen, es ist zwar die Top 10 nach Geld, ne? Ich weiß, inflationsbereinigt, du wirst mir sagen, dann ist es wieder was anderes, aber sind lustigerweise gar nicht immer so die reinen Pixar-Filme ganz vorne, sondern lustigerweise natürlich jetzt die Eisprinzessin. Mhm. Und ich glaube, irgendwo auch direkt weit oben kommt auch DreamWorks hier noch mit Shrek und sowas drin vor. Ja. Oder Ice Age. Und wo ich immer so denke, so, ich habe mir gedacht, auch die Top 1 wäre von Pixar belegt, ist aber gar nicht so. Aber trotzdem finde ich, dass Pixar immer wieder kontrolliert, jedes Jahr eigentlich immer einen guten Film rausbringt. Es gibt's vielleicht kleinere, schwachere Ausnahmen, aber so im Vergleich hat Pixar ja doch immer noch ziemlich geile Filme. Und ich finde Disney jetzt auch gar nicht so schlecht. Ja. Ich glaube, Vaiana würde ich mir auch angucken. Mhm. Das, was du mir erzählst, das klingt interessant. Ja, ist auch ein schöner Film, der viel Stil und also so viel Stilmittel einsetzt, die dann wieder eine besondere Atmosphäre vermitteln. Ja. Hast du eine tolle Szene im Kopf, die dir einfällt aus dem Film? Oder sagst du, ist jetzt gerade nichts bekannt? Sag nur Schildkröte. Was passiert da? Ich sag bloß die Dude-Schildkröte aus Findet Nemo. Nee, so, aber so gar nicht so weit weg davon. Aber es ist halt unter Wasser spielt das Ganze dann, diese ja, Szene. Und da kommen sie halt praktisch in so einen Unterwasserbereich. Und da lebt halt dann so eine riesen Meeresschildkröte, die Sachen sammelt. Und das ist so eine Szene, die macht einfach Laune, weil der ist halt riesig, ja. Und der Maui hat auch schon mit ihm eine jahrelange Fete irgendwie, also die kennen sich auch. Und und dann gibt's halt so das ist eine der Musikszenen des Films. Okay. Und kann ich jetzt gar nicht so beschreiben. Muss man einfach sehen. Ja. Dafür sind wir da, um zu sagen, guckt's euch an. Guckt's euch an, genau. Steffen wundert sich wahrscheinlich, warum ich zwischendurch mit meinem Handy fummel, weil ich habe gerade eine sehr schöne Einstellung. Ich muss da gerade noch was machen. Schön, dass du mich immer fotografierst jetzt hier. Ja, ich zeig dir auch gleich warum. Ich mach gerade, ich möchte dir etwas mitgeben, Steffen. Ja. Denn ich möchte jetzt ein Kompliment machen. Du bist für mich, ich mach's jetzt gerade nochmal das Foto, damit man es nochmal schön sieht. Steffen, du bist für mich ein Kerl, ein wie heißt das? Heißt das, ein Berg von einem Mann? Das meine ich jetzt richtig psychologisch, nicht körperlich. Das werden andere wahrscheinlich wieder so als Beleidigung sehen. Aber ich habe hier ein schönes Foto. Ich habe so einen Desktop-Hintergrund, vielleicht kannst du es sehen. Ich habe so einen Desktop-Hintergrund mit Bergen. Ja. Und du hast gerade genau mit deinem Vorschau-Skype-Fenster so drauf gepasst, ja, dass ich deinen Körper mit deinem Kopf oben auf diesen Berg setzen konnte. Es sieht wirklich so aus, als wärst du ein sprechender Berg. Wenn es okay für dich ist, würde ich dieses Bild noch für uns auf der Etage 13 natürlich gerne nachliefern. Sieht sehr schön aus, wenn ich besser fotografieren könnte. Ja, Vaiana, eine klare Empfehlung von Steffen, würde ich doch mal direkt sagen. Und ich bin auch gefixt, weil ich muss auch direkt sagen, weil ich gestern Merida gesehen habe, möchte ich mich auch mal für Merida nochmal aussprechen. Ich fand es schade, dass er so schlecht abgeschnitten hat, im Gegensatz zu den anderen Pixar-Filmen zum Beispiel. Mhm. Aber er ist eigentlich, ich glaube, was sein Problem ist, er ist zu realistisch skizziert. Weißt du, wenn ich mir zum Beispiel Inside Out, Alles steht Kopf angucke, da sind die Charaktere noch sehr viel niedlicher, auch weil es abstraktere Charaktere sind. Aber Merida ist mir aufgefallen, für einen Pixar-Film sind die noch irgendwie von der Animationsart her noch etwas detaillierter. Ich fand jetzt auch, was ich bei Vaiana gesehen habe, könnte auch so in die Richtung gehen. Also und ich glaube, das ist dieser Effekt, dass manche Leute denken, es ist zu realistisch. Keine Ahnung, verstehst du, was ich meine? Ja, Merida geht eindeutig in diese Disney-Schiene rein, ne? Ja. Definitiv, auf jeden Fall. Ja. Hätte auch gut von Disney direkt rausgebracht werden können, ja. Das stimmt. Und ich meine, ich finde zum Beispiel schön, dass Zoomania so geglückt ist, weil das ist auch, ich finde, die sind, dadurch, dass natürlich Tiere sind, sind es natürlich auch direkt mal knuddiger. Wenn es Menschen sind, hast du halt direkt auch so, ne, wenn du Menschen zu realistisch zeichnest, Das ist ja auch bei mir bei Comics so gewesen, jetzt ganz kurzer Comic-Einschub, ich konnte zum Beispiel nie gut Prinz Eisenherz oder sowas lesen, das ist so realistisch für mich gezeichnet worden. Und da waren natürlich dröge Textblöcke ohne Ende, dass ich gesagt habe, ich kann mich so schlecht identifizieren. Also so Sachen, ist, ne, das hat was mit Identifikation zu tun. In so einfache Form kannst du dich ja viel besser reindenken als in kompliziertere. Mhm. Ne? Ja. Okay. Genau. Ich versuche jetzt einen thematischen Schwenk einzubauen. Wir kommen jetzt mal von... Ich dachte, das war mit dem Berg von Mann schon irgendwie so. Nur aus Gag. Unser Lieblingsserienanbieter hat im Gegensatz zu diesem niedlichen Kinderfilm eine eher etwas für Erwachsene konzipiertere Serie, aber auch sehr lustig aufbereitet. Ich glaube, man ist vor allem in der Werbung und auch allgemein im Moment auch bei Podcasts nicht um diese Serie dumm herumgekommen. Ich erzähle natürlich über die Zombie-Serie Santa Clarita Diet. Mhm. Jetzt sagen natürlich viele denken da gar nicht an Zombie-Serie. Es liegt ja auch einfach daran, dass es ganz schön eingearbeitet ist, dieses Thema. Du hast Santa Clarita Diet nicht gesehen, noch ne? Noch nicht, nein. Ich habe sie aber noch auf nicht. Jeden Fall auf der Merkliste. Super. Ich versuche also nicht zu viel zu spoilern, aber ich erkläre dir mal, was ich mache jetzt einen kleinen Pitch für Santa Clarita Diet. Okay. Ich fange jetzt zum Beispiel an zu erzählen, dass im Endeffekt schon die Werbekampagne großes Aufsehen erregt hat. Ich weiß gar nicht, du hast es vielleicht mitbekommen. Es haben Plakate gehangen, wie zum Beispiel das berühmte Finger-Currywurst-Plakat. Hast du davon gehört? Ja. Genau, und das Finger-Currywurst-Plakat gab es zum Beispiel ganz kurze Zeit in Köln zu sehen. Da hängt das wirklich richtig groß. Da haben sie einen Finger gezeigt, der wie eine Currywurst geschnitten wurde. Und so typische Currywurst wird ja immer so scheibchenweise geschnitten, das dann als in Blut getränkt in einer Pommesschale liegt. Und da wurde sich beschwert, das sei zu brutal. Darum hat man dieses, glaube ich, weggegangen. Ich weiß nicht, ob das zweite Motiv, das ich nicht gesehen habe, das ist nämlich dieses, da gibt es so einen KFC-Bucketbecher, also einen von diesen großen, dicken Bechern, der gefüllt ist mit Fingern und Körperteilen, ja, den irgendwie die Leute auf dem Plakat essen, ob das auch zu diesem Plakat dazu gehörte. Aber mir ist dieses Currywurst-Ding einfach, weil es so schön absurd ist, in Gedächtnis geblieben und dadurch hat natürlich Netflix auch direkt wieder Aufmerksamkeit bekommen mit diesem Plakat. Mhm. Denn darum geht es in dieser Serie. Wir haben hier eine Vorstadtfamilie. Ja. Eine typische perfekte Vorstadtfamilie, wo ich auch fast immer so denke, wir könnten eigentlich fast gerade in der Wisteria Lane sein. Die sind vorne rum alle tolle Hausfrauen, aber hintenrum haben sie alle böse Geheimnisse. Okay. Ungefähr so verläuft das auch, aber erst im Laufe dieser ersten Folge. Dieses Vorstadt-Ehepärchen namens Joel und Sheila Hammond, zusammen mit ihrer Tochter Abby, leben dort und sind ein Immobilienmakler-Ehepaar. Sie haben in der ersten Folge eine Besichtigung zusammen mit einem Ehepaar. Sie verkaufen edle Häuser, also schöne große Häuser für Familie und Ehepaare. Und sie wollen das eine verkaufen. Jetzt kommt es bei dieser Besichtigung zu einem kleinen Eklat, denn Sheila ging es schon morgens früh nicht gut. Sie meinte so, oh, ich habe so Bauchschmerzen, aber auch nur ganz nebengründig. Während dieser Besichtigung wird dann klar, dass sie nicht ganz so gut geht, denn sie kotzt wirklich den ganzen Boden voll. Mhm. Also instant, sie kotzt so eine große Lache, dass es wirklich so absurd ist, dass man denkt, was? Und dann sagt Joel einfach so, ach ja, dann geh doch mal einfach ins Bad. Ja, wir machen das hier weg, Ehepaar, dass wir euch das verkaufen wollen. Wir machen weiter. Der Ehemann geleitet sie irgendwie nur aus dem Haus raus und dann geht er wieder zurück ins Badezimmer und die gute Sheila hat das ganze Badezimmer, also wirklich von oben bis unten voll gekotzt. Das klingt jetzt alles sehr eklig, ist aber im Endeffekt die Initialzündung dafür. Sie kotzt nämlich einen kleinen Ball aus, der sich später herausstellt als ihr Herz. Denn die gute Sheila, das merkt man im Laufe der ersten Folge, scheint sowas wie untot zu sein. Sie ist aber nicht so der typische Zombie, der rumläuft und Menschenfleisch, sondern sie ist noch bei Sinnen. Vor allem übernimmt sie interessante Eigenschaften von Zombies. Die wohl wahrscheinlich am eklatantesten ist die, dass man den Appetit nach Menschenfleisch hat. Ist halt immer so ein bisschen schwierig, welches zu besorgen. Und im Laufe der Sendung merkt sie erst, sie versucht es mit toten Tieren, die schmecken ja aber irgendwann nicht mehr und damit wird sie auch nicht mehr satt, sondern sie muss möglichst Menschenfleisch essen. Jetzt klingt das alles sehr radikal, das Problem ist, das ist alles sehr, sehr lustig erzählt. Also es ist schon so übertrieben, als seine Frau zum Zombie wird von Joel, sagt, reagiert ja auch nicht so, wie glaube ich jeder von uns reagieren würde, so erstens, ich bringe mich in Sicherheit, meine Frau könnte mich essen und zweitens, Hilfe, sondern ist so, wir kriegen das schon hin, Schatz, alles gut, wir machen das schon, wir überlegen uns, wo wir rohes Fleisch herbekommen, wir lieben uns doch und so weiter und so fort, wo man sich so denkt, okay, im Realleben würden wir uns wahrscheinlich alle sehr viel anders verhalten und was noch eine schöne Eigenschaft ist, Zombies sind ja von Haus aus eher impulsiv. Sie sind eine große Menge, die irgendwo hinläuft und irgendwie ihren Instinkten folgt. Das ist auch mit Sheila so. Und in den ersten Folgen macht sich vor allem breit, dass sie ein angeregtes Interesse an Sex hat und das auch immer ausleben will, weil sie gerade ihren Impulsen nachgeht. Oder sie will unbedingt ein Auto kaufen und kauft sich das auch einfach so. Ein großes Auto, was die sich fast gar nicht leisten können als Familie, weil sie dazu gerade einfach Bock hat. Mhm. Und das macht so ein bisschen den Charme von ihr aus. Sie ist im Gegensatz zu dieser früheren, kontrollierten, reglementierten Familie eher so der impulsive Typ. Und es gibt halt so Momente, die finde ich richtig schön als Gags. Mhm. Lustigerweise habe ich mir zwei aufgeschrieben, wo die Frau gar nicht so den Einfluss hat. Es gibt halt immer mal wieder Verwirrspiele. Der Nachbar kommt irgendwann mal vielleicht drauf, dass sie ein Zombie sein könnte und dass Menschen in der Umgebung sterben, damit sie Menschenfleisch bekommt. Bleibt natürlich auch nicht unbemerkt. Ja. Aber es gibt so kleine Momente, wie zum Beispiel der Ehemann von Sheila geht einkaufen. Einer meiner Lieblingsgags. Und steht vor einem Regal und guckt ganz lange irgendein Produkt an. Er guckt sich dieses Produkt an und dann kommt auf einmal die neue Auszubildende und fragt, mein General Manager hat gesagt, dass ich schon sehr lange auf die Ravioli starren. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Was eine typische Frage mit, kann ich mit den Produkten helfen, endet darin, dass Joe jedes Mal, wenn die Kassiererin gefragt hat, immer wieder seine ganze Problemgeschichte mit seiner Frau indirekt erzählt. Okay. Und sie einfach nur sagt, aber ich wollte eigentlich nur wissen, wie es jetzt mit den Ravioli aussieht. Und das ist nicht nur eine Folge so, sondern auch in der zweiten. Und später, das muss ich jetzt einfach mal sagen, ist es so, dass die Tochter irgendwann mal einkaufen gehen muss. Und dann passiert genau dasselbe. Und ich habe auf den Boden gelacht, als sie wieder kam und sagte, ich habe gemerkt, dass sie sehr lange auf die Ravioli schauen. Mein General Manager hat das gesagt, kann ich ihnen irgendwie helfen? Und sie fängt wieder an, meine Mutter hat die Krankheit, bla bla bla. Sehr, sehr lustig. Okay. Es gibt auch eine emotionale Szene, in der Vater und Tochter einfach zusammen wegfahren, um einfach mal über das, was bis jetzt passiert ist, sozusagen miteinander zu reden. Man denkt sich so, ja, das ist alles noch normal und es endet damit, dass die beiden sich einfach wirklich so sehr anschreien, weil das alles wirklich so absurd ist, aber so anschreien, dass man drüber lachen muss, so, wir haben einen Zombie und Mutter ist total bescheuert und sonst irgendwas. Das ist so witzig gemacht. Ich find's super mega witzig. Okay. Aber muss ich mir angucken. Es gibt auch Nachteile, ja. Das will ich nicht verschweigen. Man muss damit klarkommen, es ist eine Serie, die hat schon ein etwas übertriebenes Niveau. Dementsprechend muss man sich darauf einstellen, es ist nicht das böse Kimmy-Schmidt-Niveau, was viel zu übertrieben ist. Oh, passiv, weg. Wenn man Unbreakable Kimmy Schmidt kennt, dann weiß man, dass ich die Serie ja nicht so gern habe. Ich hoffe, er redet einfach. Und das andere ist, dass die Synchronstimme von dem lieben Ehemann, die ist halt nicht so toll. Also die Synchronstimme von dem Ehemann von ihr ist eher so, dass man denkt so, ach, das ist jetzt aber so, schon so ein bisschen übertrieben weiblich, das ist ein bisschen komisch, das ist sehr, sehr seltsam, es passt nicht so ganz rein. Das ist vielleicht von der deutschen Synchro manchmal so ein bisschen komisch gemacht. Und ich bin normalerweise nicht jemand, der an der Synchro rummeckert. Ich habe es nicht auf Englisch geguckt, sondern auf Deutsch, weil bei Englisch müsste ich mich wieder anstrengen. Dementsprechend gut gemacht, bis auf die Synchro, ist aber ansonsten eigentlich alles für mich, dass ich sage, es ist eine super Sendung, es hat mich sehr gut unterhalten. 10 Folgen, hat auch einen schönen Spannungskurve, es geht auch darum zu gucken, wie kann man wieder heilen, dass sie ein Zombie wird. Fantastisch, meine Empfehlung, das war mein Pitch für Santa Clarita Diet. Mhm. Würdest du es dir angucken, Steffen? Bitte? Würdest du es dir angucken? Ja, würde ich, ja. Kannst du mal bitte noch bei dir auf die Kamera klicken oder so? Ja, sehr gerne. Das ist nett. Doch, würde ich mir auf jeden Fall angucken. Wie gesagt, ich habe es ja auch auf der Watchlist stehen. Und wird dann den Mix mal angeguckt. Ja. Meine Kamera lädt übrigens nicht als Zwischeninfo. Deswegen musst du vielleicht kurz mal auf das Bild verzichten. Ich mache das, während du jetzt diese betrübliche Situation mit einer anderen Serie retten möchtest, habe ich das Gefühl. Okay, ja, genau. Also ich betrübliche Situation trifft sehr schön, sehr, sehr schöne Überleitung. Und zwar geht es bei mir um die Netflix-Serie eine Reihe betrüblicher Ereignisse. Mhm. Ein oder anderen mag das jetzt vielleicht schon mal bekannt vorkommen, weil da gab es schon mal eine Verfilmung mit Jim Carrey seinerzeit und auch von Barry Sonnenfeld, damals glaube ich als Regisseur oder als Produzent, eins von beiden, ich weiß es jetzt gerade nicht. Und derselbige hat jetzt praktisch diese Serie nochmal gestartet für Netflix. Auch als Regisseur oder Produzent, eins von beiden. Und das jeweils andere dann halt bei dem Film, oder? Ja, genau. Und es geht im Grunde darum, dass dann plötzlich die drei weißen Kinder, deren Namen ich mir gerade nochmal nachlesen muss, weil ich habe so dieses ganz komische Namensgedächtnis. Ja, hat das einen Bezug auf diesen Film mit Jim Carrey? Ja, klar, das ist dieselbe Story. Also beide Sachen basieren auf dieselbe Buchreihe und von Lemony Snicket. Okay. Was wiederum ein Künstlername oder ein Pseudonym ist, ne? Lemony Snicket, von einem Autor, dessen Namen ich jetzt gerade nicht weiß. Dann ist das ja eine gute Story. Bitte? Es ist eine sehr gute Info dann, auf jeden Fall. Ja, also es ist auf jeden Fall nur das Pseudonym. Oh, ich sehe, oh, was sehe ich denn jetzt? Ja, keine Sorge. Genau. Und es geht also um drei Waisenkinder. So. Also deren Familienhaus oder das Elternhaus gerät in einen Brand und ihre Eltern kommen bei diesem Brand augenscheinlich ums Leben. Und jetzt stehen die drei Kinder alleine da. Das ist zum einen die Violet Baudelaire, dann der Klaus und die Sunny. Ganz kleines Mädchen noch, also noch ein Säugling. Und jetzt haben die drei Kinder auch so jeweils ihre speziellen Fähigkeiten. Also die Violet kann wahnsinnig schnell aus irgendwelchen Dingen Sachen zusammenbauen, so ein bisschen MacGyver-mäßig, aber natürlich alles ein bisschen auf einen anderen Hintergrund gesehen. Also ich kann es jetzt nicht näher beschreiben. Barry Sonnenfeld, um das Ganze einzuordnen, hat übrigens auch damals die Addams Family Verfilmung eine davon gemacht, zumindest. Und also so in diesem Stil ist das Ganze dann natürlich auch gehalten. Ne? Mhm. Oder auch die Serie Pushing Daisies, wenn dir das was sagt. Ja, nie geguckt leider, aber sagt mir absolute was, ja. Empfehlung, sind ja nur zwei Staffeln. Sehr, sehr gut. Also das ist immer so ein bisschen so dieses, wir haben eine augenscheinlich sehr bunte Situation, aber das alles vor einem relativ morbiden Hintergrund. Ja. Okay. So ungefähr sind die Sachen einzuordnen. Und so ist es jetzt mit dieser, mit der Reihe betrüblicher Ereignisse auch. Und ja. Die drei Kinder, wie gesagt, sind jetzt halt, stehen jetzt allein da. Auf einmal schleicht sich Graf Olaf in ihr Leben, der behauptet, er ist der Onkel von den dreien. Gespielt hier in der Serie von Neil Patrick Harris. Hat mir um einiges besser gefallen als die Umsetzung von Jim Carrey damals. Echt? Ja. Weil Jim Carrey war dann einfach zu knautschgesichtig, zu übertrieben. Ja. Mhm. Und Neil Patrick Harris übertreibt es auch, aber es passt in dem Moment. Also es ist sehr gut umgesetzt. Und ich will jetzt gar nicht so groß auf die Handlung eingehen, weil die ist, wie gesagt, entweder durch den Film schon ein Stück weit bekannt, aber oder auch so wechselhaft, dass man an der Stelle dann einfach zu viel spoilern würde, wenn man jetzt sehr drauf eingeht. Ich finde, da der Film ja schon was länger her ist, kannst du ruhig erzählen. Also es geht doch letztlich eigentlich darum, dass irgendwie geht's doch, also er pflegt doch die Kinder irgendwie. Oder sind jetzt seine Kinder, ne? Ja, also er versucht praktisch der Pflegevormund für die Kinder zu werden, um an das Vermögen der Baudelaires zu kommen. Ah, das ist so sein Hintergrund. Das ist sein Ziel, ne? Und das geht, geht natürlich, wie man sich ein bisschen erklären kann, schief. Aber er versucht es dann weiter mit anderen Tricks und Mitteln. Die ganze Serie ist im Grunde so aufgebaut, dass du jeweils zwei Episoden hast, die ein Buch abdecken. Okay. Die komplette Serie besteht aus 13 Büchern. So, die erste Staffel besteht also aus 4 Büchern. Die nächste Staffel wird dann, glaube ich, aus 5 Büchern bestehen. Okay. Und dann sind es nochmal, wie viel haben wir dann? 9? Und dann nochmal 4 Bücher, glaube ich, in der letzten Staffel so rum, ja. Okay. Und interessant. So soll das Ganze aufgeteilt sein. Die zweite Staffel ist auch schon bestätigt. Und mit der dritten könnte man das dann tatsächlich komplett abhandeln. Ich bin gespannt, ob sie das durchhalten. Aber wie gesagt, das ist Netflix. Die Chancen stehen ganz gut. Das ist ein schönes Gimmick an der Serie ist halt immer noch, dass der Graf Olaf, also der Neil Patrick Harris, auch selbst das Intro singt. Ja. Oh! Da ist der vordere Teil und der hintere Teil vom Intro, die sind immer gleich. Aber der Zwischenteil erzählt praktisch so ein Stück in dem ersten Teil vom Buch jeweils immer, was passieren wird. Und im zweiten Teil vom Buch, was bis dahin passiert ist. Okay. Und das macht er dann, der nimmt ja dann nochmal verschiedene Rollen auch an. Er ist also so ein Schauspieler auch in dem Film, also in der Serie. Und das macht er dann auch im zweiten Teil auch immer noch in der Rolle, die er da gerade eingenommen hat. Also sensationell gut gemacht. Okay, krass. Ja. Absolute Empfehlung. Ich muss mal einen Schluck trinken. Wie viele Folgen hat die Staffel? Ich muss mal einen Schluck trinken, Moment. Ja, okay. Erinnert mich auf jeden Fall von Arte ist ja auch so ein bisschen Despicable Me, also ich unverbessere dich ist ja auch eher so, dass er mit den Kindern irgendwas erreichen will. In dem Fall will ja Lemony Snicket ja sozusagen ans Erbe rankommen und der Bösewicht, Anführungszeichen, Held von Despicable Me will ja sozusagen die Welt erobern durch die Kinder, um an die Kekse ranzukommen. So ein bisschen instrumentalisieren, ne, von den Kindern, die man so selber so ein bisschen hat, aber dann wahrscheinlich irgendwann. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich auch so eine gewisse Liebe zu den Kindern zu entwickeln. Ich weiß nicht, wie das bei Lemony Snicket ist, ob der Typ sich jemals sein Herz erweichen lässt. Er sieht halt bei Jim Carrey, habe ich in Erinnerung, war der immer so ein bisschen, ich habe den nicht mehr so genau im Kopf, war der immer so unnahbar, fand ich. Ja, das ist ja auch so. Also das wird weiterhin so gehandhabt, ja. Aber okay. Im Hintergrund decken sich dann noch so ein paar, Verstrickungen auf, dass die Eltern ihn wirklich tatsächlich irgendwie kannten und so weiter und so fort, aber das, wie gesagt, das muss jeder selber sich angucken. Also, du hast gefragt, die erste Staffel hat 4 Bücher, also 8 Folgen. Okay. Ja. Das geht doch. Ja, ja. Okay. Ich finde es immer schön, dass Netflix immer so viele Folgen macht, wie es denkt, dass es passt und nicht einfach sich an irgendwelche Konventionen hält, 22 Folgen von irgendeinem Scheiß zu machen. Ja. Deswegen hat auch Santa Clarita Diet auch nur 10 Folgen gehabt und das finde ich, glaube ich, bei manchen Serien einfach gut, wenn sie 8 gute Folgen bringen anstatt 22 und davon ist die Hälfte nur gut, ja. Hätte ich es auch scheiße gefunden. Was die Serie halt als Vorteil gegenüber dem Film hat, hier lässt man sich halt mehr Zeit. Ne? Mhm. Und Lemony Snicket hat selbst einen Auftritt, also das heißt nicht Lemony Snicket selbst, sondern der Schauspieler Patrick Warburton, der ist so bekannt aus verschiedenen Serien, auch so Comedy-Serien, wo er immer mal eine Nebenrolle mitspielt oder auch mal eine Hauptrolle, glaube ich. Was war denn das eine? Keine Ahnung, also mir fällt gerade der Titel nicht ein, aber ich kannte ihn halt schon aus verschiedenen Serien so. Und der spielt halt den Lemony Snicket, der dann sich immer mal wieder in die Szene reinstiehlt und dann ein bisschen was dazu erklärt. Ja. Das klingt auch. Und das Konzept ist halt auch so, dass von vornherein praktisch gewarnt wird davor, überhaupt diese Serie zu gucken. Ja, man könnte ja eigentlich auch seine Zeit besser verbringen, weil es wird jetzt halt echt nicht nett, ne? In der Serie, so nach dem Motto. Okay. Also es ist sehr gut umgesetzt und es macht richtig Spaß. Ja, absolut. Also klare Empfehlung. Absolute Empfehlung. Das hören wir gern von Steffen. Und es geht nicht nur betrüblich dort zu, sondern auch betrüblich in dem, was ich als nächstes vorstellen möchte. Von der Haupthandlung her auf jeden Fall. Ich bin nochmal zurück im Bereich Fantasy-Spiele. Denn ich hatte es vorhin schon mal einmal erwähnt, oder besser gesagt schon am Anfang des Podcasts habe ich durch eine geschickte Umschreibung direkt den Namen verraten. Ich möchte kurz einen Teil der Final Fantasy Reihe vorstellen, nämlich einen meiner Lieblingsteile. Es ist nämlich Final Fantasy X. Mhm. Warum ist es betrüblich in Final Fantasy X? Naja, wenn man sich vorstellt, man hat eine Welt, in der nach 10 Jahren oder nach 10 Jahren, ich glaube 10 Jahre ist immer eine stille Zeit, ein riesiges Monster auftauchen wird, das ganze Städte ausradieren kann, namens Sin. Dann ist das nicht immer so toll für die Menschen. Und damit dieses Monster aufgehalten werden kann, ist es in dieser Welt so, dass man immer ein Medium, Ein Medium hat die Aufgabe in der Welt, zum Beispiel die Toten zu besegnen, damit sie ins Reich der Toten übergeht, sonst gehen die nämlich nicht. Denn wenn Menschen sterben in Spira oder allgemein in dieser Fantasy-Welt, werden sie sogenannte Illumina. Mhm. Das heißt so Geister, die umherschwirren und so weiter und so fort. Und in diese Welt wird sozusagen der gute Tidus verfrachtet. Mhm. Tidus kommt eigentlich aus dem hochtechnologisierten Xanarkand. Mhm. Und auch in Xanarkand taucht der gute alte Sin auf und verfrachtet sozusagen Tidus in eine andere Zeit viel später und wacht dort auf und trifft dort ja verschiedene Menschen und vor allem Yuna. Yuna ist ein sogenanntes Medium und ist sogar das Medium, was sich zur hohen Beschwörung, das ist eine Beschwörung, mit der man Sin sozusagen für 10 Jahre besänftigt, dann hat man 10 Jahre Zeit auf dieser Welt, dann wird die sogenannte Stillzeit angebrochen und dann kommt Sin zurück. Mhm. Das Problem ist, bei dieser hohen Beschwörung geht meistens das Medium auch hops. Mhm. Und Tidus ist dann bei dieser Reise von Yuna zu dem Ort, an dem sozusagen diese hohe Beschwörung stattfindet, das besagte Xanarkand nämlich, was in dem Fall nur noch Ruinen ist, sind sie auf dem Weg dahin. Das ist nicht nur er alleine, sondern Yuna und dann noch viele andere Menschen, zum Beispiel Waka, der Blitzballspieler, so eine Art Fußball in dieser Welt, Lulu, eine Magierin, Riku, eine Diebin aus einem Menschen Rasse, muss man sagen, der Albed, einer technologisierten Rasse, Kimari, ein sogenannter Ronzo, der aussieht wie ein großer, grimmiger Knuddelbär, der nicht sehr viel spricht, außer okay. Und Auron, ein Weggefährte von Tidus von damals. Diese illustre Gruppe macht sich im Endeffekt, und das ist die ganze Handlung, von A nach B auf und will dort in B Sin mit dieser hohen Beschwörung sozusagen endgültig besiegen. Mhm. Was dazwischen sozusagen noch drin vorkommt, werde ich jetzt nicht noch extra sagen, weil es ist, wie immer, es ist ein japanisches Roleplay-Game, natürlich sehr viel aufgebauschter und da ist sehr viel mehr Hintergrund drin. Was mir aber so gefällt an dem Hintergrund an diesem Spiel ist, dass es so eine tolle Mythologie im Hintergrund hat, dass zum Beispiel die toten Menschen einfach als Illumina, also als Geister der Verstorbenen, so ein bisschen auftauchen und dort dann halt auch weiter existieren. Das ist richtig schön, finde ich, und wird auch richtig schön dargestellt. Also das muss man einfach mal sagen. Und auf der anderen Seite, ist es so, dass die Spielmechanik einfach toll ist für jemanden, der es eher ruhiger mag. Mhm. Normalerweise benutzen die in Final Fantasy das sogenannte ATB-System. Das ist das sogenannte Active Battle System. Das ist nichts anderes als, wenn wir da beide gegeneinander kämpfen, Steffen, und uns mit Snickers bewerfen, dann tun wir das sozusagen in Echtzeit. Also ich werfe einen Snickers auf dich, sobald ich den Snickers aus meiner Tasche geholt habe und geschmissen habe. Das ist das Active-Time-Battle-System. Okay. Bei dem sogenannten, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, um im Fachwort ballern zu können, das Conditional-Time-Battle-System ist so eine Art mehr dem typischen Rollenspiel, was man so, wenn man Pen and Paper spielt, so ein bisschen nachempfunden. Es wird nämlich sozusagen vor jedem Schritt eine Pause gemacht. Okay. Also sprich, wenn wir uns jetzt beide in unserem Snickers-Battle befinden, dann ist es so, nach bestimmten Werten wird dann ausgelost, wer zuerst sozusagen was sagen darf. Das heißt zum Beispiel, da ich jetzt zum Beispiel die größere, ich bin jetzt flinker, also dürfte ich zuerst das Snickers schmeißen. Ja. Also dürfte ich mir überlegen, ich könnte aber nicht nur das Snickers schmeißen, ich könnte mir auch überlegen, einen Zauber auf dich anzuwenden, den Duplo-Zauber, oder aber ein Milky Way-Item rauszuziehen. Das sind so verschiedene Optionen, die kann ich aber alle wählen, während du stillstehen bleibst und sozusagen warten musst, bis ich meinen Zug durchgezogen habe. Also auf Deutsch, es ist ein rundenbasiertes System. Mhm. Und das ist das Tolle für Spieler, die bei Echtzeit immer denken so, was klicke ich jetzt, wo gucke ich jetzt hin, was muss ich jetzt drücken, ah, scheiße, bei Echtzeit ist wirklich so, du musst schnell dabei sein und so weiter und so fort. Hier ist es so, du hast schön ruhig, du lernst verschiedene Zauber und das Auflevel-System oder welche Charaktersachen du musst, ist halt anders wie in Skyrim, wie ich vorhin schon gesagt habe, du hast ein sogenanntes Sphärobrett. Das heißt, du hast ein riesiges, großes, angelegtes Brett, das mit verschiedenen Zweigen und sonst was daherkommt. Und da ist es so, dass du halt dich immer, je nachdem, wie viele Erfahrungspunkte du gemacht hast, immer 1-2 Schritte weiter bewegen kannst und eine neue Fähigkeit erlernen kannst. Also mehr Lebenspunkte. Du kannst zaubern, du kannst klauen, du kannst imitieren und irgendeinen Scheiß. Und alles zusammen, diese ganze Verpackung, macht Final Fantasy für mich zu einem meiner tollsten Spiele meiner Kindheit, weil mit dem habe ich ungefähr zusammen mit Final Fantasy VIII angefangen, Videospiele zu spielen. Okay. Also es ist wirklich eines meiner ersten Dinger. Und mich hat einfach die Geschichte so fasziniert, wie detailreich diese Geschichte ist. Es ist auch nicht so krass. Man hat ja bei diesen Japano-Rollenspielen immer so das Gefühl, neben der etwas absurden Story sollte dann auch noch genug Höschenblitzer oder sowas mit dabei sein. Da kann ich sagen, da halten die sich hier, ich habe da auf jeden Fall nicht so viele gemerkt, groß in Grenzen. Das Einzige ist, Lulu ist eine etwas ältere Zauberin, die sich gerne weitläufige Dekolleté-Sachen anzieht. Und jedes Mal, wenn sie sich bückt, könnte man sagen, gut, das hoffentlich hat sie ein BH an, sonst haben wir jetzt FSK 18. Okay. Auf jeden Fall dementsprechend. Ich glaube auch, wenn ich dich dazu einladen würde, mal mit mir zusammen das zu spielen, würde es dich auch eher reizen, weil es halt auch einfach von der Optik her knuddeliger ist und auch nicht so unübersichtlich, wie ich finde. Okay. Also ich glaube, ich sage sonst viele Sachen, wo ich sage, guck's dir einfach an, du würdest dir es wahrscheinlich nie angucken, weil Skyrim wir selber, aber bei Final Fantasy, glaube ich, wenn ich das mit dir zusammen spielen würde, ich glaube, es würde dir wahrscheinlich gefallen. Okay. Ich wette drauf. Okay. Können wir gerne mal deswegen, probieren. Ja. Ich weiß nicht, hast du mal aus der Final Fantasy-Reihe was gespielt? Nee, gar nicht. Nee. Auch gar nicht, okay. Ja, und das ist meine klare Empfehlung zu Final Fantasy. Und damit nähern wir uns großen Schritten schon dem Ende dieses Podcasts. Es fehlt eigentlich nur noch eine Kategorie. Unsere Lieblingskategorie, für die sich überhaupt lohnt, diesen Podcast anzuschalten. Auf eurem Home-TV-Sender. Denn wir empfehlen zum Schluss immer noch ein bisschen Rum. Ja. Und zwar nicht die Alkoholsorte, sondern einen Podcast. Und ich würde dich bitten, Steffen, weil meine heute etwas anders ausfällt, dass du doch mal anfängst mit deinem Podcast der Folge. Ich hatte jetzt ein bisschen die Befürchtung oder ich war mir eigentlich sicher, dass wir denselben Podcast empfehlen. Okay, dann müssen wir jetzt wieder, ich weiß, wir haben es jetzt schon in dieser Folge zu oft gemacht, aber dann will ich raten, was du empfehlen würdest. Nee, wir können pass mal auf, wir machen das ganz einfach. Wir machen das so. Ja. Jeder erzählt jetzt einen Satz zu dem Podcast, also sagt so ein bisschen was dazu. Dann gucken wir mal, ob wir uns annähern. Ja. Ja, weil mein Problem ist, ich hatte ja für diese Folge auch gar keinen Podcast zu empfehlen. Ach so. Hat's vielleicht in Trello gesehen. Aber wenn ich jetzt einen Podcast zu empfehlen hätte, dann meintest du, wir würden wahrscheinlich denselben nehmen, hast du ja gesagt, ne? So, jetzt ist mein Problem, ich wüsste gar nicht, welchen Podcast ich wirklich zu empfehlen gehabt hätte, weil ich immer Angst habe, ich müsste gucken, was ich empfohlen hätte. Ich guck mal kurz, erzähl ruhig mal einen Satz zu deinem Podcast. Vielleicht weiß ich dann sofort, welchen du meinst. Also mein Podcast. Okay. Ich habe einen gehört, aber ich glaube nicht, dass es derselbe ist. Erzähl. Mein Podcast wird im Grunde von zwei Männern bestritten. Mhm. Und einer Frau im Hintergrund. Okay. Ja, und ich glaube, ich weiß auch, warum du denkst, ich würde den empfehlen, weil es einer der wenigen Podcasts ist, die ich, glaube ich, gefällt mir gegeben habe mal zwischendurch. Ja. Empfehle ihn doch mal. Ich glaube, du meinst wahrscheinlich etwas, was Alkoholhaltiges ist. Genau, zwei Nasen tanken. Richtig, sehr schönes Ding. Nils Bogelberg und Uke Bosse. Richtig. Uke Bosse kennt man aus so verschiedenen Produktionen wie Großstadtrevier und sowas, ne? Und der Werbung mit Sebastian Vettel für, ich glaube, Autoreiten. Ja, richtig, genau. Ja. Und bei den Rocket Beans natürlich, die mussten wir jetzt nochmal erwähnen. Ja, das ist eher dein Metier, da kenne ich mich jetzt leider nicht aus, obwohl ich mittlerweile so ein paar Sachen mal geguckt habe von Rocket Beans auch. Ja, aber, Beispiel? Nils Bogelberg kennt man ja schon, auch wenn man unseren Podcast hier gehört hat, aus verschiedenen anderen Formaten. Gästeliste Geisterbahn. Bitte? Gästeliste Geisterbahn. Gästeliste Geisterbahn zum Beispiel, ganz genau, ganz groß. Und viele kennen ihn auch noch aus seiner, ich sag mal, Viva-Zeit, ne? Ja, ja, richtig, aus den 90ern. Genau. Und um was geht's? Die beiden sitzen im Grunde am Tisch. Maria, die Produzentin, sitzt im Hintergrund und wacht ein bisschen über das Ganze und wirft auch mal so Themen ein. Und die beiden fangen im Grunde damit an, dass es sich irgendwelche Cocktails oder irgendwelche Schnäpschen dahinstellen und versuchen, diese dann anfangen zu sich zu nehmen. Und mit der Entwicklung, die dann so ein Getränk auf das sag doch mal schnell, auf den Zustand hat, kommen dann die Themen halt immer locker flockiger von der Seele. Was man mit diesen, mit dem Alkohol auch beweisen kann, ist, es gab mal eine How I Met Your Mother Folge, in der ausgetestet wurde, wie sich verschiedene Alkoholsorten auf das menschliche System sozusagen auswirkt. Und man merkt, finde ich schon, dass verschiedene Alkoholika verschiedene Auswirkungen hat. Ich fand zum Beispiel, dass die Folge, in der sie Aperol Spritz trinken, sie wirklich sehr, sehr bescheuert werden. Während es andere Folgen gibt, wo sie eher ruhiger und überlegter waren, wobei man auch sagen muss, dass Nils Bokelberg ab einer gewissen Promillezahl sehr nachdenklich und immer versuchen will, so ein philosophisches Fazit aus dem Podcast zu ziehen, wo die beiden sich immer nur kaputt lachen, weil es wirklich jedes Mal dasselbe ist. Es gibt dann so Eigenarten wie Nils lehnt sich wohl dann einfach zurück und fängt dann an zu sprechen, was seine Frau Maria dann auch immer wieder gerne mal darauf hinweist. Ah, oh, er lehnt sich zurück, passt auf, jetzt wird's philosophisch. Mhm. Und es ist sehr lustig, je mehr sie dem Alkohol verfallen, was für ein Scheiß sie manchmal einfach nehmen. Ja, das ja, stimmt schon. Genau. Ja, sie macht sehr viel Spaß und ich habe jetzt noch nicht so wahnsinnig viele Folgen davon gehört, aber macht auf jeden Fall Laune. Ja. Ist auch ein Podcast, der auf Soundcloud ja gehostet wird. Mhm. Wie siehst du das als professioneller Podcast Betreiber denn selber? Hast du jetzt über Podcasts oder professionell gelacht? Ein P war's. Wenn man nicht so erfahren ist wie ich, sollte man anfangen, über Soundcloud seinen Podcast zu hosten? Ist das eine gute Alternative? Ich sehe mittlerweile mehr Podcasts, die auf Soundcloud irgendwie gehostet werden. Ja, weil Soundcloud lässt ja auch Feeds raus im Moment, glaube ich. Also das ist wohl ja, das, was da das Kriterium ist, dass das gewählt wird. Bei Soundcloud muss ja halt von vornherein klar sein, dass du auch da beschränkte Aufnahmezeit hast oder beschränkte Zeit, also in Zeitabschnitten oder Datenmenge, ich weiß gar nicht, wie das bei denen gestaffelt ist, was du da publizieren kannst, das noch kostenfrei bleibt. Also ansonsten, alles andere musst du halt dann, wie auch bei unserem Hoster, podcaster.de, musst du das dann halt dazu buchen, ja. Okay. Es gibt ja auch viele andere Podcast-Anbieter. Genau. Beatworld zum Beispiel hat einen tollen Webspace. Podigy. Oder MySpace. MySpace. Auf jeden Fall. Oh Gott. Beatworld hast du gesagt. Oh Mann. Ja, hast nicht gehört. Alter. ja. Genau. Hätte ich wahrscheinlich, gut, dass du mich darauf gebracht hast, ich muss zugeben. Den hast du sogar Bianca gehört, oder? Kann das sein? Was? Hat den sogar die Bianca gehört? Nee, Bianca hört keine Podcasts. Okay. Die hört sie zwangsweise Podcasts, wenn ich ihn einfach nachts laufen lasse und schon eingeschlafen bin. Ich hätte wahrscheinlich aus nerdigeren Alternativgründen hätte ich den Beizeiten-Podcast empfohlen. Den hebe ich mir auch fürs nächste Mal auf. Da geht es sich nämlich um eine Hörspielreihe, die ich das nächste Mal vorstellen werde, weil dann ist die nämlich abgeschlossen. Die ominöse schwarze Sonne. Aber dazu beim nächsten Mal mehr. Ja. Denn ich möchte diesmal lieber einen TV-Tipp loswerden. Auch mal eine Premiere hier, weil einfach mir es am Herzen liegt. Wer benutzt keine TV-Tipps? Wir haben sonst nie TV-Tipps. Hier aber nur die Empfehlung, wer die Pro7 Sat1 App haben sollte oder wer mal diesen ominösen Sat1 Sender, der sich ja qualitativ gerne mal im unteren Fahrwasser mittlerweile bewegt, angucken sollte. Dem empfehle ich freitags 21.15 Uhr oder wie gesagt in der App einfach mal genial daneben. Und Steffen malt gerade mit seinen Fingern, es sind Daumen, er hat glaube ich gerade die Finger verwechselt. Genial daneben ist wieder zurück einer meiner Lieblingssendungen mit Hugo Egon Balde und Hella von Sinn, bei den beiden ich immer das Gefühl habe, ich würde meine Eltern beim Streiten zuschauen, weil genauso streiten meine Eltern auch so ein bisschen. Ich glaube auch im Privaten nennt sich wahrscheinlich meine Mutter, mein Vater Herr Richelzagen. Ich könnte es mir gut vorstellen, es würde alles sehr gut ins Bild passen. Und es war wieder, hast du die Folge gesehen? Noch nicht, nee. Die Gäste gestern haben wir aufgenommen, aber angeguckt habe ich es ja noch nicht. Nee. Okay, toll, weil dann kann ich dich nämlich schon. ich bin jetzt mal so fies. Eine Frage werde ich jetzt einfach mal an dich selber stellen, weil ich mir die ganze Zeit heute vor meinem Frühstück noch die ganze Folge angeschaut habe. Okay. Und habe mir überlegt, eine von denen will ich dir auf jeden Fall. Ich will nicht alle vortragen, das finde ich gemein, sonst für dich. Vielleicht mache ich ein bis zwei. Und zwar, ich nehme die eine mit, eine reicht. Mit, Justin Bieber, die. Und zwar, warum hat ein Lied von Justin Bieber im Jahre 2014 einem Russen das Leben gerettet? Oh Gott. Sie dürfen jetzt überlegen. In der Zeit, wo Steffen überlegt, kann ich nochmal kurz das Prinzip von Genial daneben aufgeben. Wir haben es gerade, im Endeffekt machen wir es gerade schon selber. Genial daneben funktioniert folgendermaßen. Es wird eine Frage zu einem Umstand eingebracht, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich das in der Weihnachtsfolge letztes Mal hatte. Ich glaube, es kann sein, dass ich den Outtext mal die Frage gestellt habe. Warum gibt es in Remscheid eine Bushaltestelle, an denen immer Rentner sitzen und warten, aber der Bus kommt nicht? Das heißt, ich kann sein, dass ich es in der letzten Folge mal erzählt habe. Genau, und die Lösung war davon, dass das eine Fake-Bushaltestelle bei einem Altenheim in Remscheid ist und da die Demenzpatienten wohnen, ja, und die im Endeffekt damit immer wieder auf die Schliche gebracht werden. Und diese Frage wird halt einem prominenten Vertretern von einer Gruppe von, ich glaube, 5 Leuten, inklusive Heller von Sinn und Figal Boning, früher war es noch Bernhard Hoeker, der ist nicht mehr mit dabei, erzählt. Und diesmal in der ersten Folge waren Heller von Sinn, Luke Mockridge, Kaya Janar, Ralf Schmitz und Figal Boning da. Und es richtet sich nach, wie gut die Qualität der Sendung ist, immer nach dem, wie die Gäste sind. Aber Hauptsache Heller von Sinn ist da. Ohne die finde ich es dann halt mit Hugo Egan-Balder manchmal so ein bisschen, das brauche ich einfach. Für mich habe ich schon alles nichts oder sehr gerne geguckt. Die Interaktion zwischen den beiden, ne? Ist immer super. Ja. Und und diese 5 versuchen dann sozusagen die richtige Geschichte zu finden und machen da immer sehr abstruse Theorien oder vielleicht sogar die richtige. So wie bei der Frage, warum hat Justin Bieber 2014 einem Russen das Leben sozusagen gerettet? Mit einem Song. Steffen, hast du eine Idee? Wir machen es auch nicht zu lang, keine Sorge. Der sollte erschossen werden, der Russe? Wer? Der Russe. Der Russe. Ja, nicht Justin Bieber. Der Russe. Das wäre schön. Und dann lief das Lied und das hat den Mörder irgendwie abgelenkt. In irgendeiner Form. Nee? Ja? Nee, ich erkläre es ganz einfach. Und zwar war ein Russe in den Wäldern Russlands unterwegs und hat sein Handy dabei gehabt. Ja. Und dann ist ein Bär auf diesen Mann zugekommen und wollte den Typen natürlich, was so ein Bär halt macht, einfach mal umbringen. Ist ja nicht wie bei den Bärenbrüdern, dass er ihn umarmen wollte. Und just in dem Moment wurde er angerufen auf seinem Handy und als Klingelton hatte er den Justin Bieber Song Baby, Baby, Baby. Und als dieses Lied gespielt ist, hat er mehr Angst bekommen und ist abgehauen. Super. Also hat Justin Bieber sozusagen diesem Russen das Leben gerettet. Eine sehr schöne Frage. Alle anderen kannst du dir selber anschauen und mir aber beim nächsten Mal sagen, was deine Lieblingsfrage war, weil es waren noch wieder so schöne Sachen dabei. Tolle Sendung, tolles Spielprinzip, relativ simpel Bieber und kommt immer auf die Prominenten an. Bieber verjagt Bär. Ding, ding. Ja. Ja, Steffen. Gut. Dann hätte man das. Das war's jetzt auch schon wieder. Ja. Wie geht's dir selber? Geht's dir gut? Ich möchte ein bisschen evaluieren. Du bist ja ein bisschen am Kränkeln. Ja, nee, ich bin ein bisschen am Kränkeln, ja. Und ich habe jetzt auch gemerkt, dass die Stimme weg ist. So langsam, aber... Oh. Oder was langsam hast du gesagt? Weggeht. Was? Was? Was? Ja, ich moderiere jetzt einfach mal ab. Ich verstehe Steffen gar nicht mehr. Und deswegen habe ich ein Thema, was ich ja eigentlich auf der Liste hatte, auch gesagt, komm, machen wir dann nächstes Mal. Und deswegen, ja. Ist auch so ein unbedeutender Film, müssen wir jetzt nicht nochmal drüber sprechen. Ja. Ja. Ach so, ja. Gut. Steffen, es hat mir sehr gut gefallen. Ja. Und uns bleibt auch nichts anderes übrig zu sagen, wir versuchen wieder mal ins Fahrwasser der Aktualität einer höheren Frequenz von alle 3 Monate zu kommen. Aber wir haben Steffen und ich miteinander ausgemacht, eine Winterpause gemacht. Ja. Vielleicht, Steffen, sprechen wir später nochmal darüber. Vielleicht machen wir einfach irgendwann mal in kürzerer Zeitpunkt nochmal eine Aufnahme, damit wir so einen im Hinterhalt haben, weil wir sind ja auch nicht aktualitätsgebunden. Ja. Ich meine, was ist seit der letzten Folge in Weihnachten passiert? Wir haben jetzt Präsident Trump. Mein Gott, die Welt ist auch nicht untergegangen. Ja, noch nicht, ja, genau. Noch nicht. Okay. Ich würde sagen, liebe Zuhörer, von meiner Seite aus war's das. Ich gebe ein dickes Tschüss und Knutscherschön an euch und der Steffen verabschiedet sich jetzt persönlich von euch mit folgenden Worten. Ciao. Ciao. Tschüss. Sie verlassen Etage 13. Sollten Sie außerhalb unseres Stockwerkes mit uns Kontakt aufnehmen wollen, besuchen Sie uns doch auf facebook.com die 13. Etage oder auf Twitter @die13etage. Alle weiteren Infos zum Podcast erhaltet ihr auf die13etage.de. Die 13. Etage ist eine Produktion von Steffen Liebschner und Bastian Richelzagen. Wir freuen uns über jeden Kommentar, Like oder Nachricht. Basti? Ja. Wie fandest du es denn heute? Weiß ich nicht, aber warte mal, ich muss mal im Studio nebenan. Ey, Schulz und Böhmermann, könnt ihr das ein bisschen leiser machen mit eurem Fazit? Jetzt sind wir dran. Ja, danke. Ja. Okay, sorry, wir können jetzt wieder weitermachen. Ja, also ich fand mich halt nicht so gut. Ich war halt nicht so auf der Höhe. Warum? Naja, meine Stimme und so und ach, das ständig herumgekrächzte. Nein, ich finde, du hast da zu hohe Erwartungen an dich. Ich finde, selbst dann bin ich davon abgelenkt und dann bin ich mit den Gedanken nicht dabei und dann verhaspel ich mich ständig und das ist dann nix. Aber ich habe dir doch von Anfang an gesagt, wenn du einfach mal eine Hose anziehen würdest, ich glaube, dann würde dich das auch nicht so sehr ablenken. Das stimmt, ja. Jetzt mal, ist wirklich ein professioneller Caster-Tipp. Ja. Ich weiß auch nicht, ob die Comic-Cookies, wenn ihr alle in einem Raum sitzt, ob das so schön finden, wenn du keine Hose anhast. Ich will es dir nur mal sagen, ist mir angetragen worden, ich möchte aber auch keine Kritik äußern. Befreit mich halt so ein bisschen, aber dadurch, dass ich schon etwas gekränkelt habe noch und kann das schon sein, dass das ein bisschen zieht. Untenrum. Ärgert dich das jetzt, dass wir Star Wars nicht mit reingenommen haben? Nein, ärgert mich jetzt nicht. Das wäre jetzt einfach zu viel geworden. Hast du den Film eigentlich gesehen? Nein. Ja gut, dann. Aber jetzt ja trotzdem was drüber erzählen können. Ich hätte dann drüber abhaten können, dass mir Star Wars bis auf die Hauptfilme scheißegal ist. Können wir ja dann das nächste Mal drüber sprechen, wenn du vielleicht schon Guardians of the Galaxy 2 gesehen hast. Yeah! So, wie fandest du's? Was denn? Deine Leistung? Bewerte dich mal selbst. hast du meine Leiste gesagt oder meine Leistung? Also meine Leistung. ja, ich bewerte sowas. Nee, ich bin also anstrengend wie immer gewesen. Und dann ist auch mein Ziel erfüllt. Auf meiner Missionskarte steht, versuch Steffen in Rage zu bringen. Aber ich war heute nicht dran genug. Du bist heute auch krank. Ich habe heute so ein bisschen... Mitleid. Atmosphärisch habe ich sozusagen meine Hühnersuppenstimmung aufgemacht. Mhm. Wenn die Mutti mir Hühnersuppe gebracht, dann weiß ich, den Typen, den darfst du jetzt nicht ärgern, weil der ist in Hühnersuppenstimmung. Dem geht's nicht gut. Okay. Ich glaube auch, deine Hühnersuppe, die steht auch gleich irgendwo bereit da hinten. Wer immer sie dir gebracht hat, Mr. Maggi oder deine Freundin, ich weiß es nicht. Ja. Mal gucken. Ja. Gut. Das nächste Mal wird's dann vielleicht wieder etwas besser bei mir. Ach, ich finde, da darfst du nicht zu selbstkritisch. Doch, das bin ich gerne. Aber nein, weißt du, das Problem ist, wir müssen die Leute jetzt, und das habe ich von anderen professionellen Podcasts gelernt, wir müssen jetzt mit einer positiven Grundstimmung rausgehen, weil dann haben die Leute auch das Gefühl, der Podcast war gut. Wir müssen jetzt ganz oft sagen, der Podcast war gut, der Podcast war gut. Du musst mitmachen, also, Der Podcast war gut, der Podcast war gut, der Podcast war gut. Und wenn du jetzt schläfst, dann bewerte uns auf iTunes mit 5 Sternen und schreib, der Podcast war gut, der Podcast war gut. Der Podcast war gut. So. Ciao, ciao. Tschüss.